Pax Cultura, der Röhrig-Pakt und die Mont-Pelerin-Society haben sich gegen uns verschworen. Doch diese Elite ist nur die Spitze des Müllbergs. Letztlich seien Linke aber vor allen Dingen naiv, gefangen in einem kindlichen Glauben an das Steuerbare der Welt. Oh, jetzt sind wir schon live? Hallo? Fuck, schon wir sind live. Abend. 18 Uhr. Die Weltraumaffen sind da. Und hör doch mal auf zu schreien, Ebel. Es tut mir leid, ich dachte nicht, dass jemand mithört. Ebel, ich glaube dir, du würdest echt Hilfe bekommen bei dem Democratic Meme Factory Ding. Komm. Ja, das sollte ich hingehen. Also du schreist zu sehr, da ist zu viel Hass in deiner Rede. Ja, das stimmt. Aber das ist doch nur die Leidenschaft, die mir auf der Seele brennt. Für den guten Kampf viel Feind, viel Ehre, sage ich nur. Ja, ist das schon eingeblendet für unsere Zuschauer. Die Democratic Meme Factory, gesponsert von der Demokratie-Leben-Stiftung. Und von Springer. Und einen polnischen Ableger haben sie auch. Und was zum Teufel ist das Zentrum für Internet und Menschenrechte? Was ist LaRed? LaRed kenne ich gar nicht, Alter. Ich kenne LazaRed. Kreativagentur für digitale Kommunikation Hamburg. Toll. Wird wieder jemand gestopft. Und ein Fußballspieler aus Spanien, der bei Real Madrid spielt. Was Akteurin unter anderem mit der Amadeo Antonio Stiftung. Yay. Was Akteurinnen brauchen, damit ein Netz ohne Hass Wirklichkeit werden kann. Das ist ganz einfach, da macht ihr ein eigenes auf. Haben wir ja schon öfter mal. Ich finde es echt seltsam, dass die so Memes haben aus so frühen 2000er Jahren. So einfach dieses Baby so mit der Hand, so yeah, success. Ist das Baby so alt? Ich dachte, das wäre Mitte oder Ende 2000 gewesen. Vielleicht kommt ein Advice-Raptor. Ist das wirklich so alt? Aber ja, das stimmt schon. Das sind schon wirklich sehr alte Memes, weißt du? Also, ja, man weiß ja, die alten Leute sind immer so ein bisschen hinterher mit sowas. 32 Personen gefällt es, 33 Personen haben das abonniert. Also eine Person gefällt es nicht, aber sie hat es abonniert. Also hier, open your mouth, ne, muss ich nur sagen, hier, me too, Hashtag. Ja. Love Storm, Netzteufel, ach du meine Güte. So gibt es noch lauter Sachen, die wir nicht kennen. Ja. Warum Democratic? Ich verstehe das nicht. Wegen, keine Ahnung, damit wegen man freiheitlich-demokratischer Grundordnung. Wie kannst du nur sagen, dass du sowas wie Demokratie nicht verstehst? Gibt es auch eine republikanische Meme Factory? Ist da ein Paper angestellt? Ich habe gestern Bilder von dem Infostand von der jungen Alternative in Hannover gesehen. Die hatten wirklich Aufkleber mit PP und AfD-Chan und so. Okay. War auch schon echt nah am Cringe. Friede Springer. Die sind total hip, dass da auch mal politisch engagieren. Ich will auch so ein PP. Man sollte noch anmerken, dass die Democratic Meme Factory, dass das 8,5 Stunden lang geht, dass man da Leuten erklärt, was memetische Kriegsführung ist in 8,5 Stunden mit verschiedenen Stiftungen zusammen. AG Polska kenne ich auch nicht. In der Zeit kann ich 10 Weltraumaffen-Streams hören. Ja. Aber ich sind ja viel mehr. Genau. Aber Agit ist immer gut. Das klingt schon so nach Agitation und das kann, glaube ich, nicht schlecht sein. Ich frage mich auch, wie viele Muslime da dann im Publikum sitzen, weil es gibt ja memetischen Dschihad und so, wisst ihr Bescheid, ne? So. Ja. Neueste Form. Webarchiv, Hassrede. Ja, das ist vom Ethical Journalism Network. Halt eine Broschüre über Hassrede und ich finde es halt irgendwie, also European Federation of Journalists, das ist dieses EFH und also darüber bin ich drauf aufmerksam geworden, dass das Ethical Journalism Network, dass die halt hier diesen Flyer rausgeben. Und, das sind fucking Journalisten, die einen Flyer machen und ihnen fällt nicht auf, dass in der Überschrift von dem Flyer unter Hassrede der erste Buchstabe fehlt. Von denen möchte ich bitte nichts lesen müssen. Hm? Ah, das Kapitel. Klickt es einfach weg. Genau. So. Nee, Ass-Kapitel soll das heißen. So eine Faustregel. Das Ass-Kapitel. Es gibt auch den Bauern, das Frauenkapitel und das Königskapitel, ja, oder was? Wahrscheinlich. Ach Gott. Wenn es zu Hassrede kommt, sollten Journalisten und Herausgeber innehalten und sich die Zeit nehmen, sich über die möglichen Auswirkungen von offensiven und hetzerischen Inhalten. Jetzt sind schon offensive Inhalte gefährlich. Oh mein Gott, wie sollen wir jemals irgendwas auf die Reihe kriegen, wenn die alles verbieten? Vor allem Journalisten. Vor allem Ethical Journalism Network, ne, kommt damit an. Ja, das ist der einzige ethische Journalismus. Kann es sein, dass da Gamergate dahinter steckt? Weil es klingt so ähnlich wie die Ziele von Gamergate. Nicht, dass wir hier eine Hassgruppe irgendwie promoten, ohne es zu wissen. Ist die Rede gefährlich? Könnte sie zu Gewalt gegenüber anderen? Hat Hengame das schon gelesen, frage ich mich gerade. Status des Sprechers. Sollte man ihnen überhaupt zuhören? Oder sollte man sie ignorieren? Ist ja auf dem Progressive Stack hoch genug. Ich finde es auch ganz lustig unten, skandalisieren Sie nicht, seien Sie nicht zu eilig mit der Veröffentlichung, nehmen Sie sich einen Moment der Reflexion. Also so Sachen wie jetzt.de, Buzzfeed oder HuffPost machen das alle nicht. Die leben alle nur davon, dass man schnell was rausrotzt und wenn man es falsch rausrotzt, nachher noch ein Edit dazu macht, für das man auch wieder einen Klick bekommt. Vielleicht sogar noch eine Follow-up-Story schreiben kann, darüber, wie falsch der erste Artikel war. Also das ist so eine Anweisung, die einfach in der Publikationswelt einfach keinen Anklang hier finden wird. Also mit dem G, was hier noch geschichtlichen Hintergrund. Und diese Geschichte in Altena hat uns ja auch vor Augen geführt, wie wenig Journalisten das einhalten, wenn es ihnen in den Kram passt. Ich erinnere da an den, ich weiß nicht von welcher Zeitung, er war der Typ, der getweetet hat von wegen, na, wollen wir mal gucken, ob das nicht ein AfD-Anhänger war, der den Bürgermeister da angegriffen hat. Oder vielleicht schämen sie sich nur und halten die Info zurück, irgend sowas in die Richtung. Und ich dachte mir nur so, ja klar, und wenn das nächste Mal irgendwie ein Anschlag mit islamistischem Hintergrund passiert, dann heißt es wieder bloß nicht spekulieren und nichts sagen, bevor man was weiß und so. Aber sobald es gegen die Richtigen geht, der eigenen Meinung nach, kann man sowas schön über Bord werfen. Ich weiß vor allen Dingen nicht, was diese Silhouette von Hamburg beim G20-Gipfel hier soll. Aber die werden das sicherlich wissen. Also zumindest zeigt sie uns, dass da jemand Wi-Fi hat, offensichtlich. Drei Balken. Ja. Aber was mich interessiert, ist hier da bei diesem Punkt 4 da ein bisschen höher scrollen mit diesem da, hier. Ja. Ja, ein 5-Punkte-Test für Journalisten hier, das in der Mitte. Punkt 4, der Inhalt an sich, ist die Rede gefährlich? Könnte sie zu Gewalt gegenüber anderen aufrufen? Nun, zu der ersten Frage ist es so, dass sämtliche Aussagen, egal ob sie rational, irrational, richtig, falsch, als gefährlich oder ungefährlich eingestuft werden, alle von der Meinungsfreiheit geschützt werden und eine Zensur findet nicht statt. Also, komm, ja. So, inwiefern ist es denn bitte dann gefährlich? Könnte sie zu Gewalt aufrufen? Ja, also vor allem könnte. Ich rufe zu Gewalt auf oder ich rufe nicht zu Gewalt auf, aber... Ja, aber könnte jemand deine Worte so verstehen, dass du zu Gewalt aufrufst, weißt du? Es ist halt lustig, dass du dann schon für die mögliche Fehlinterpretation der Person dann verantwortlich bist mit deiner Rede. Also man müsste ja eigentlich den Koran verbieten deswegen, oder? Man müsste alle religiösen Bücher verbieten. Ich meine, so ein Stück weit könnte ich mich ja noch dahinstellen und sagen, ja, ich verstehe beim direkten Gewaltaufruf das dann brenzlig, aber könnte es zu Gewalt gegenüber anderen aufrufen? Also da ist entweder nur ja oder nein, da ist kein könnte eventuell, ruft es zu Gewalt auf, ja oder nein, aber hey, diese verschwommene Sprache, das ist nicht gut. Guck mal, Ebel, dein Männergehirn, okay, das funktioniert einfach nicht richtig. Da ist doch ganz fett unterstrichen Gewalt, okay? Das ist fett gedruckt, okay? Da ist der Fokus drauf. Okay? My gender. Könnte sie Gewalt gegenüber anderen aufrufen, ja? Also solche Gewalt, ja, das ist der Fokus, ja. Wir haben ja schon so Artikel hier gehabt, wie den von Sibylle Berg vor einigen Wochen, wo es hieß, die Zeit der Worte ist vorbei und oder hier diesen Antifa als Handarbeit von Margarete Stokowski. warum, wieder mal, warum gilt das offensichtlich nur für Rechtspopulisten, wie man sie heute gerne nennt, und nicht für die Populisten von linker Seite? Selektives Anwenden von Regeln. Aber also genau das, was das was die Verfassung verbietet. Ne? Ja. Hier, das war ein ganz interessanter Artikel, wo dann mal ein Journalist halt einfach meinte, wir haben halt keine Ahnung, was sollen wir denn tun, weil alle ja sich darauf geeinigt hatten, dass Jamaika ja doch so toll ist und funktionieren wird. Und da meinte einer jetzt so, ja, aber komm, wir haben jetzt Brexit verkackt, wir haben die Trump-Wahl verkackt. Wir wissen manchmal auch nicht so richtig, obwohl das eigentlich unser Job ist, zu wissen. Und ich finde es halt ganz interessant, weil wir haben ja auch immer einen Journalismus, der so ein bisschen von oben herab lehrmeisterlich uns was uns anerziehen will. Dabei wäre bei einem Journalist einfach nur ein Informieren, ein Eingestehen davon, dass man auch manchmal keine Ahnung hat, das, was sozusagen den Berufsstand auszeichnen würde. Weil wenn er einfach nur versucht, objektiv zu informieren über, sagen wir, einen Konflikt in Libyen und du hast jetzt wesentlich bessere Ahnung von dem Konflikt dort, dann kannst du trotzdem noch einen Mehrwert aus der Meldung ziehen, wenn der Journalist nicht versucht, dich zu belehren. Wenn dann dich aber der Journalist auch noch belehren will, von oben herab runter redet und auch noch öfters mal keine Ahnung hat, dann haben wir dieses Ungebilde an Journalismus, was wir immer wieder an allen Ecken und Enden sehen, wo jeder sich nur denkt, was soll ich damit? So, ich will mich informieren und da steht nur Humbug. Mir wird mit Wortspielen meine Meinung verboten und ich erhalte auch keine qualitativ ordentlichen Informationen. So, da kann ich auch dann, weiß nicht, in eine Bar gehen, mich betrinken. Das hat dann mehr Wert, wie Zeitung zu lesen. Oder die Weltraumaffen hören. Ja, das ist ein Video von heute plus letzter Woche. Da würde ich jetzt einfach mal einschalten. Fast jeden zweiten Tag wird in Deutschland eine Frau von ihrem Partner getötet. Die Familie also nicht nur ein Kreis der Geborgenheit, sondern leider viel zu oft auch ein Tatort. Bei über 8. Angst, Angst, Angst. Habt Angst vor euren Liebsten. Sie bringen euch um. Habt Angst vor der Familie. Die ist schlecht für euch. Verkapselt euch ab. Kauft euch eine Einraumwohnung mit stabiler Tür und Panic Room. 80% aller Gewalttaten sind Partner oder nahe Angehörige, die Täter. Die Gewalt dabei. Ja, das weiß ich nicht, ob das überhaupt stimmt. Also. Ja, was ist das auch jetzt? Das ist ja auch irgendwie jetzt nicht unbedingt ein Indiz, sondern eher kausal. Natürlich entstehen die meisten Meinungsverschiedenheiten, die in Gewalt enden, sicherlich unter Partnern, Freunden, Verwandten, wie auch immer. Ist doch, weil das halt das Lebensumfeld bildet. Ja, was ist denn auch die Alternative? Leb alleine im Wald oder was? Super. Also, hätte ich doch gesagt. Einraum-Apartment mit Panic Room. Frisst dich der Wolf allein im Wald. Dabei hat viele Formen. Das offensichtliche blaue Auge, also die körperliche Gewalt. Psychisch etwa durch Demütigungen und Zerstörung des Selbstwertgefühls. Ja, etwas, was Frauen Männern überhaupt nicht antun können, geht gar nicht. Ja. Nee. Ja, Frauen haben nicht die systematische Macht, okay. Genau. Sexuell durch Belästigung oder Vergewaltigung. Auch Stalking ist eine Form von Gewalt. Belästigung, ja. Das ist jetzt wieder, jetzt sind wir aber wieder raus aus dem Bereich. Oder wollen die jetzt auch ihre Männer wegen Stalking anzeigen oder was? Der sitzt immer mit mir am Tisch. Der ja gut, es gibt sicher auch so Geschichten mit Ex-Männern oder so. Aber das ist ja dann auch wieder was anderes eigentlich. Und Frauen können auch stalken, also Blödsinn. Das Ding ist halt auch, dass du ZDF in keinen Frauenthemen irgendeine Zahl glauben kannst. Das, wenn du das machst, bist du dumm. Also ja. Ich würde gerne wissen, wie sie denn zu ihren Schlüssen gekommen sind mit den Zahlen. Und dann, also meine Behauptung ist jetzt einfach mal frech heraus, dass das nicht so nicht stimmt und dass es das hochgerechnet ist. Also also nach oben hin beschönigt, damit man schön tollen Opfernarrativ zeichnen kann. Dunkelziffer-Kram oder so, ja. Ich meine, wir haben auch eben aus so derselben Ecke mit Frauen und so, dass hier Frauen immer noch weniger verdienen angeblich, obwohl das von allen Seiten schon widerlegt ist. Also. Ja, ich finde auch hier oben, das habe ich hier beim Aufklappen erst gesehen. Was denken türkische Migranten in Deutschland? Das ZDF weiß das, was die denken. Geil, ne? Ja, das ZDF hat so eine Anlage, da werden die dran geschnallt und kriegen so einen Helm auf den Kopf und dann wird das angezeigt, was die denken. Ja. Knapp 109.000 Frauen haben im vergangenen Jahr Anzeige. Das heißt, ich habe sogar eine Idee, was die denken könnten. Warum muss ich eigentlich diesen komischen Rundfunkbeitrag bezahlen? Das denke ich nämlich auch. Erstattet. 2015 waren es noch etwa 100.000 Frauen. Ein Anstieg allerdings auch, weil häusliche Gewalt nicht mehr nur Privatsache ist. Also Frauen sich häufiger trauen, zur Polizei zu gehen. Trotzdem. Ja, das halte ich auch für ein Gerücht. Also ich wüsste schon gar nicht, wie man das feststellen will. Die Dunkelziffer ist hoch. Aber warum bleiben die Frauen? Abhängigkeiten spielen hier eine große Rolle. Frauen sind oft finanziell, religiös und emotional an den Täter gebunden. So fällt es ihnen. Religiös und emotional finde ich gut. Das mit dem emotional, das heißt doch immer, dass Frauen unbezahlte emotionale Arbeit leisten. Und jetzt sind sie aber plötzlich wieder emotional an den Mann gebunden. Wollt ihr schon wieder einen Kuchen haben und ihn gleichzeitig essen? Also. Ja, die wollen das. Keine Ahnung, es ist halt schlimm so, ne? Es ist eine Art von Unterdrückung, dass diese Männer immer die Frauen zwingen, dass sie sich emotional an sie binden. Ja. Es ist ihnen schwer, sich aus der Gewaltsituation zu lösen. Dabei gibt es Auswege aus der Gewalt. Erste Hilfe bietet der bundesweite Frauennotruf Gewalt gegen Frauen. Ja, ist auch lustig. Als das Ding rausgekommen ist, weiß ich noch ganz genau, da haben diverse Leute bei Twitter die Leute gefragt, warum es denn so ein Telefon nur für Frauen gibt. Und dann hat das Familienministerium irgendwie geantwortet, ja, da kann man auch als Mann anrufen. Ja, ist da Bescheid. Aber meine Nachfrage, was sie dann da einem sagen würden, so jetzt mal, ich habe halt gesagt, wo ich wohne, in welcher Stadt, habe halt mal gefragt, so hypothetisch, wo würde ich denn, was würden die mir denn dann empfehlen, wo ich mich hinwenden soll? Da hat sich aber keiner mehr geantwortet. Also, ja. Rund um die Uhr an 365 Tagen kostenfrei. Unterstützung bieten auch Frauenhäuser. Derzeit sind es über 350 mit weit über 6.000 Plätzen. Doch die reichen aufgrund der steigenden Opferzahlen längst nicht mehr. Nötig wären doppelt so viele. Um den Schutz auf... Doppelt so viele, habt ihr gehört? Oh Mann. Auch gesetzlich besser zu stärken, hat der Bundesrat dem Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt in diesem Jahr zugestimmt. In dieser sogenannten Istanbul-Konvention sind verbindliche europäische Standards festgelegt. Ja, und das ist alles. Mehr braucht man dazu nicht zu sagen, ja. Herzlichen Glückwunsch. Also für die Leute, die ein bisschen mehr darüber wissen wollen, wir haben da stundenlangen Content zugemacht zu der Istanbul-Konvention und da auch schon mal reingeschaut. Das ist zum Beispiel in der Playlist mit unseren hier zur Reform des Sexualstrafrechts. Die ganzen Videos, die immer irgendwas mit Da liegt Stroh heißen. Also könnt ihr euch noch angucken. Konkret heißt das 81 Artikel für mehr Prävention, Hilfe und Rechtsschutz. Konkret heißt das. Ein wichtiger Schritt für alle Opfer von häuslicher Gewalt. Alle Opfer. Da habt ihr die Opfer. Das sind alle hier. Das sind schon alle. Eine Frau und eine etwas kleinere Frau. Ja. Deren Köpfe abgetrennt worden sind und die jetzt kurz über dem Körper schweben. Die haben auch keine Arme. Gott, ist schrecklich, diese Verstümmelungen. Mhm. Ja, ne, und in der Zwischenzeit gibt es halt einfach Ehefrauenentführungen in so Ländern wie Kirgisistan, ne? Wo einfach Frauen in die Ehe eingezwungen werden, buchstäblich, einfach abgeholt auf der Straße und dann verheiratet, so ohne Einwilligung. Das ist voll, ja. SP will Beweislast im Fall von sexueller Belästigung umkehren. Opfer von sexuellen Übergriffen sollen nicht mehr selber Beweise für die Tat vorlegen müssen. Stattdessen müsste der mutmaßliche Täter seine Unschuld beweisen. Diese linke Forderung ist hoch umstritten. Aus Gründen, die sich niemand vorstellen kann. Weil Das müssen frauenhassende Maskus sein, die die Beweislastumkehr als fragwürdig empfinden. Und die sollen sich jetzt mal nicht so anstellen und die progressiven Werte werden obsiegen. Und eine Männersteuer würde Gleichheit bedeuten. Damit man dann, keine Ahnung, was willst du da auch sagen? Beweislastumkehr. Was man dann machen sollte, ist landesweit einfach alle möglichen Politiker anklagen und sagen, der hat mich angefasst, der hat mich angefasst, der hat mich angefasst, die hat mich angefasst. Und dann einfach das komplette System fluten mit zigtausenden von Beschuldigungen und einfach sagen, ja, jetzt macht doch mal euren Scheiß, den ihr da als Reform umgesetzt habt. Weil der normale Bürger, der weiß sowas in der Regel dann nicht. Das wird durchgebracht und jemand kann dann den Rechtsstaat als Waffe gegen andere Menschen einsetzen. Weil Beweislastumkehr, sorry, nein, scheiße. Ja. Aber ich fänd auch, wenn, müsste man das für alle Vergehen machen. Ne? Ja. Also beim Mord dann auch. Da muss das Opfer dann nachweisen, dass es ermordet worden ist. Sind sie tot? I'm not dead yet. Bring out your dad. Ja, auf jeden Fall. Hier ist auch wieder diese Verknüpfung mit Diskriminierung, dass das halt als Diskriminierung verstanden wird. Und das setzt ja auch wieder voraus, dass es diesen Riesenplan irgendwie gibt von den Männern, die sich irgendwie denken, wie halten wir jetzt die Frauen klein? Ach, ich weiß, wir tun so, als wären wir an denen interessiert. Ah, das ist Teil des Gleichstellungsgesetzes. Sieh mal einer an. So kann man das natürlich auch in die Gesetze reinfuschen, ne? Wenn man einfach sagt, das gilt ja hier nur für arme, unterprivilegierte Minderheiten, die sowieso diskriminiert werden. Ja, und das ist ja auch nichts Neues. Also dieses so hinstellen, als ging es ja nur darum, da irgendwie eine Ungerechtigkeit auszugleichen, das passiert ja alle Nase lang. Also da reden wir ja ständig drüber. Und der Beweis, dass es die Ungerechtigkeit gibt, der wurde ja nicht erbracht. Also... Aber man kommt daher und will was ändern, wo man nicht bewiesen hat, dass es das so gibt. Ungleichheit gibt es in freien Gesellschaften. Weil das Produkt von Freiheit ist, dass sich Menschen unterschiedlich entwickeln und nicht, dass sich alle gleich entwickeln. Ich nicht. Du nicht. Ich auch nicht. Ja, und das schöne MeToo, ne? Wer hätte das gedacht, dass es natürlich dazu direkt instrumentalisiert wird, um solche Sachen, die sie schon lange geplant haben, dann irgendwie weiter zu pushen? Ja. Ja, ist übel. Und meinem Vorletzten war was drüber, was passiert bei einer falschen Anschuldigung? Das hätte ich gern noch gelesen. Da, selber. Da war es gerade kurz. Eins drüber noch, glaube ich. Oder? Ja. Da, genau. Wie soll sich ein... Scherer glaubt nicht, dass jemand eine andere Person leichtfertig der sexuellen Belästigung bezichtigt. Ja, das ist ein schambehaftetes Thema. Man erfindet normalerweise nicht solche Geschichten, nur um jemand eins auszuwischen. Ist das zu glauben? Zumal hätten die kantonalen Schlichtungsbehörden, bei denen die Fälle landen, oft landen viel Erfahrung. Moment mal. Ja. Wie sollen die denn wissen, wenn da eine Frau kommt und sagt, der hat mich irgendwie, was weiß ich, Hütze genannt, ja? Und wie sollen die denn entscheiden, ob das glaubhaft ist oder nicht? Nee, komm. Sie können es einfach gut beurteilen, okay? Die können einfach gut beurteilen, ob eine Anschuldigung glaubhaft ist oder nicht, okay? Letztlich geht es für die Schlichtungsbehörden oder die Gerichte darum zu klären, ob ein Arbeitgeber die Angestellten genügend gegen Diskriminierung geschützt habe. Also komm, die können das einfach selbst beurteilen. Du musst nicht wissen, wie, du musst es nicht wissen, ist schon okay. Ja, du tust den Kumi-Paragraphen einführen und dann kommt da eine Emanze als Richterin rein und dann kannst du Leute nach links und rechts verknacken. Das ist dann ein stiller Putsch im Geheimen. Ich kann auf jeden Fall sagen, es wird dazu führen, dass die Justiz demnächst unfehlbar ist. Ne? Also ich weiß gar nicht, warum ihr euch so aufregt. Das wird alles perfekt sein. Die Leute werden verurteilt und das ist es dann. Ist doch prima so. Da gibt es doch keinen Fehler. Gibt's also die härteste Falschbeschuldigungsgeschichte, die ich bisher kenne, ist die von 4 kanadischen Teenagern, die gesagt haben, dass der Taxifahrer sie angefasst hat, weil sie, was war es, 15 kanadische Dollar oder 19 kanadische Dollar an Taxigebühr nicht zahlen wollten. Und hätte der Typ nicht eine Kamera in seinem Taxi, dann wäre er deswegen ins Gefängnis gekommen. Und die haben ihn falsch beschuldigt. Aha. Ja, aber guck mal, das sind nicht alle, okay? Das ist überhaupt nicht repräsentativ, okay, Abel? Du kannst doch nicht sagen, dass Menschen andere Menschen so beschuldigen würden und einige Menschen davon Frauen wären. Frauen sind reine Wesen, sie würden sowas niemals machen. Ja, passiert nur in ganz wenigen Fällen, also bei Mattress Girl, bei UVA oder wie das hieß, bei der Rolling Stone-Geschichte da. Nee, das sind alles keine richtigen Frauen. Nee. Oder der Hausmeister. Der Hausmeister McDonalds, da gab es doch auch in Deutschland vor einer Weile einen Fall, der durch die Medien gegangen ist. Also passiert einfach nicht. Die Frau in der Schweiz hat gesagt, das gibt's nicht. Das ist doch prima. Gut zu wissen. Ja, es kann sein, dass wir dieses hier schon mal hatten. Das ist schon ein bisschen älter, aber das ging diese Woche nochmal wieder bei Twitter rum und ich fand das halt ganz interessant, dass es hier vom Familienministerium eine repräsentative Umfrage sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz und im Prinzip hat die halt ergeben, dass Männer am meisten betroffen sind. Wer hätte das gedacht? Ich find's echt toll von denen, so gleiches Recht, jedes Geschlecht und dann sind nur zwei Geschlechter drin, so muss. Gibt's keine anderen Geschlechter, nein. Ja, also das ist hier dieses Ding mit, die meinen ja einmal nach dem Gesetz und einmal, stand dann, nach eigenem Begriffsverständnis. Und jetzt habt ihr da also nach dem Gesetz sind die Männer am meisten betroffen und nach eigenem Begriffsverständnis sind die Männer fast gar nicht betroffen. Da kannst du eine deutliche Diskrepanz sehen. Also wenn du nach dem Recht eigentlich einen Grund hättest zu klagen, dich selber nicht als Opfer wahrnimmst und bei Frauen genau umgedreht. Also finde ich klasse, finde ich genial. Also, ja, weil man dazu noch sagen muss, nach dem Gesetz ist halt auch schon relativ weitreichend. Ne? Also, was mich beruhigt, ist, dass Männer trotzdem weiterhin die meisten Taten begehen. Laut der Statistik, da haben wir echt Glück gehabt. Nachher müssen wir uns auch noch anstrengen, meinst du? Ja, genau, wir müssen unsere Quote einhalten. Die haben ihre, wir haben unsere. Wir müssen einfach mal ein paar Frauen falsch beschuldigen, damit die Quote hochgeht. Ja, das ist so, das Vereinsgesetz in Deutschland ist ja für jeden offen und jetzt hat die Aktion, bisher war das ja so eine One-Man-Aktion, Stop-Bild, Sexism, hat jetzt einen Verein gegründet. Nicht gut. Und kann sich jetzt dann auch bei diversen Sachen wahrscheinlich anmelden, wo dann viele Leute sagen werden, oh, das ist aber schön hier, habt ihr Geld? Ja, weil der Sexismus der Bild ist so schrecklich unerträglich. Einen eigenen Verein für auch machen muss, um den zu bekämpfen. Also grundsätzlich habe ich da persönlich so gesehen nichts dagegen. Das kann von mir aus gern sein, ich erlaub's. Aber ich denke mir halt, die kämpfen doch eigentlich dann für ethische Grundsätze im Journalismus, oder? Nein. Sind die das auch irgendwie so die zumindest kämpfen so gegen Brüste in der Zeitung. Ja, aber das sind ja dann für ethische Standards. Das sind halt von ihnen selbst ausgehende ethische Standards, aber dennoch ethische Standards. Moralische Standards sind das höchstens. Deren moralischen Standards. Ja, aber sind sie doch nicht für Gamergate? Ich meine. Nee. Komm. Nein. Glaube ich nicht. Nee. Glaube ich Mist. Auch nicht. Mist. Ja, aber ja, natürlich du hast. Ich würde gerne einen Verein gründen, habe ich nichts gegen. Ich sage nur, ich prophezeie nur, wir werden ihn in Zukunft halt auch auf den üblichen Listen von Vorträgen. Das wollte ich auch gerade sagen, ja. Das ist PP. Ja. Das ist der Hauptgrund, warum das interessant ist, ja. Das hier war auch sehr schön. Google Translate ist sexistisch. Ja, weil Google ist sexistisch. Also das wissen wir ja mittlerweile. Deswegen wurde der James Damore ja auch befördert. Generell ist sozusagen die White Heterosexual Capitalist Patriarchy ingrained, also in den Code von Google hineingewoben. Und der Hass, der spricht einem aus den Codezeilen zurück. Weißt, der springt einem ins Gesicht. Und wenn man jetzt hier Sachen halt eingibt, dann sieht man, dass es halt furchtbare Ergebnisse mit sich bringt. Wenn man also nochmal zum Verständnis, okay? Du nimmst Begriffe, die in der eigenen Sprache A genderneutral sind und übersetzt sie in eine Sprache, in der die Begriffe gegendert werden, ja? Und dann wunderst du dich, warum die Begriffe gegendert werden. Ja, die werden nach so sexistischen Grundsätzen gegendert, wie dass Frauen Nurses, Teachers oder Cooks sind und Männer Engineers, Doctors and Soldiers. Und was diese Leute wollen, ist ja eine verzerrte Darstellung der Wirklichkeit, damit sie sich wohlfühlen. Also müssen es auch Soldatinnen und Krankenschwesterinnen sein. Also da, wo ich herkomme, sind Leute erwachsen und würden dann sagen, okay, da ist so ein kleiner Fehler, kein Ding, ich kopiere den Text, ändere das Pronomen um, passt schon. Wer verlässt sich denn auf Google Translate für eine hundertprozentige Übersetzung? Keine Ahnung, wer sich darauf verlässt. Okay, irgendwelche Leute, die keine Ahnung haben und sich aufregen wollen. Ich meine, du hast eine genderneutrale Sprache, die sowieso echt eine kleine Gruppe an Sprachen sind, so meines Wissens nach, okay? So die meisten Sprachen haben irgendwie ein Konzept von Gender und verwenden das auch sprachlich. Und ich habe auch keine Ahnung, warum da Engineers, Doctors und Soldiers eher dann mit männlichen Pronomen übersetzt werden. Aber da würde ich mich auch fragen, wie groß war denn bitte die Stichprobe? Ja. So, wie groß war denn die? Ich meine, es gibt doch mehr Männer, die Köche sind und irgendwie gleich viele Männer wie Frauen mit Lehrern. Also, was macht der Stichprobe stand da, one user posted a screen grab. Alter, geil. Und ja. In screen grab. Cool. Damit wäre es erwiesen, glaube ich. Ja, ne? Passt, okay. Ich bin widerlegt. Screen grabs back. Okay, Machtworte. Slam Poetry und Live-Literatur in Hannover. Ja, das okay. War eine Veranstaltung. Ist ja leider schon vorbei, kann ja keiner mehr hingehen. Ja, am vergangenen Freitag, ich hatte auch keine Zeit. Oh. Ja, gleich ist gültig, der Poetry Slam im Haus der Regionen. Und das Interessanteste hierbei war halt der letzte Absatz. Die Region Hannover hat es sich zum Ziel gesetzt, unterschiedliche Lebensentwürfe für alle Menschen zu ermöglichen. Was auch immer das bedeuten soll. Die Gleichstellung der cool. Geschlechter ist dabei ein zentraler Leitgedanke. Warum gleich, wenn die unterschiedlich sein sollen, verstehe ich nicht. An den Informationsständen sind diesmal neben der politischen Bildung der Region Hannover, wo ich keine Ahnung hatte, dass die schon ihre eigene Sorte von diesem Ministerium da irgendwie dran haben, das Team Gleichstellung und die Aktivistin braucht man natürlich unbedingt, ne? Wenn man irgendwie so ein Organ ist, braucht man Aktivistin. Mit der Kampagne Wer braucht Feminismus? Muss unbedingt vom Staat gefördert werden, ist total wichtig vertreten. Ich finde auch Slam-Poetry muss nicht unbedingt vom Staat gefördert werden. Oder Alter, das ist ja so krank. Alter, guck dir das an, der erste Satz im zweiten Abschnitt. 8 Poetry-Slammerinnen und Slammer gehen dieser Frage in paritärischer Zusammensetzung nach. Also paritär heißt einfach gleich aufgeteilt. Paritärischer Zusammensetzung. Tut mir leid, okay, ich kann nicht lesen. Ja, ich frage mich, warum sagen die eigentlich Poetry-Slammerinnen und Slammer? Erstmal fehlt da ja der Stern für die Transmenschen. Außerdem muss es doch politisch korrekt eigentlich Poetry Slammende heißen, oder nicht? Okay, ja, gut. Aber der letzte Teil da, den finde ich ganz interessant. Und Dichten über Geschlechtergerechtigkeit. Also, die haben alle ein Thema. Ja, Dichten ist richtig. Dichtung und Wahrheit. Das ist nur Dichtung da bei denen. Siegerin oder Sieger ist, wer es schafft, das Publikumsherz zu erobern und damit Poetry Slam Champion oder Champion. Was? Genau, Champion muss nicht stimmen. Derjenige, der das größte Opfer ist, das heißt diejenige wahrscheinlich eher als derjenige, weil wenn ich nur eine Sache über Gleichstellung weiß, dann ist es, dass bei Gleichstellung die Frau gewinnen muss, ansonsten ist es keine Gleichstellung. Ja, genau, die haben auch fundamental halt was falsch gemacht, okay? Es gibt da einen Sieger. Die haben einiges falsch gemacht. Da nach jemandem, der verlieren könnte, ja, das ist schon unterdrückend. Also nee, da würde ich nicht mitmachen, da ist es mir viel zu triggernd. Für eine gendersensible Moderation sorgt Slam 2017 Mitorganisator Bernhard Hoffmeister. Finde ich Toll, Mann. Ja. Hast du dir einen Orden verdient, Alter, in den Gender-Brigaden. Die Bezeichnung Gender steht für das sozial und kulturell bedingte Geschlecht eines Menschen. Geschlechterverhalten ist eben nicht logisch gegeben. Wirklich gibt es Frauen, die keine Schuhe mögen und Männer, die nach dem Weg fragen. Ja, und das ist so deep, da muss sich unbedingt der Staat drum kümmern. Geschlechterverhalten ist eben nicht biologisch gegeben. Doch, ist es. Nein, ist es nicht. In jeder Facette deiner Existenz. In jeder einzelnen Facette deiner Existenz ist es biologisch gegeben. Ja, und als ich auf dieser Webseite war, habe ich noch was gefunden, nämlich dieses hier. Hier wird beworben ein Auftritt von Moritz Neumeier. Dem einen oder anderen vielleicht bekannt als Funk-gesponsorter Heini, der mit YouTube-Kanal. Er ist einer der besten Stand-up-Comedians Deutschlands. Ja. Moment, was? Demokratisierung des Humors. Finde ich auch gut. Wir brauchen mehr Zivilhumor. Politisch unkorrekt, sarkastisch? War das nicht der, den hat doch DVA letztens mit einem Video geehrt, oder? Ja. Das war nicht so schwarzer Humor und politisch unkorrekt. Das war voller keine Virtue Signaling. Ich meine, scheiße, Alter, da unten steht, Moritz Neumeier ist vieles, vor allem aber ist er radikal, weil er absolut im Mainstream mitschwimmt, genau. Der von tausenden NGOs finanziert wird, plus in den Mainstream-Medien rausposaunt wird, und deswegen ist er radikal anders, weil er genau die gleiche Scheiße redet wie die anderen fünften Kolonnen des Kulturmarxismus. Aber radikal anders nicht verwechseln mit Reich anders. Der Staat bezahlt, gibt ihm Geld, Steuergeld und beziehungsweise Beitragsgeld und sagt hier, du Radikaler, du produzier mal hier irgendwelche Bildungsinhalte für Kinder. Demokratisier uns mal. Genau, demokratisier unseren Humor. Da wird demnächst der Humor demokratisiert. Demnächst muss es immer erst eine Abstimmung geben, bevor man über was lachen darf. Ist das lustig oder kann das weg? Ja, genau, das gibt's dann. Wenn man Neumeyers Internetvideos kennt, lohnt sich die Live-Show erst recht, denn dieses Programm ist anders. Es ist ehrlich und lustig. Seine Videos, die er umbenannt hat von eine Tasse Kaffee mit Moritz Dingsbums in... Nee, andersrum. Von eine Zigarette mit Moritz hier Dingsbums in eine Tasse Kaffee mit Moritz Dingsbums. Weil's ja so, weil er so politisch unkorrekt ist. Und genau. Schwarzer Humor und so. Ja. Und das ganze Zeug. Kindertauglichen Titel genommen, um bei Funk unterzukriechen. Ja. Angeblich natürlich, weil seine Freundin das von ihm wollte. Diese unglaublich lustigen Dialekte. Frauen sind wie Worte, sie haben nur die Macht, die man ihnen gibt, ne? Moritz Neumeier. Diversität. Das habe ich gefunden gehabt. Yes, das habe ich gefunden gehabt. Hast du gut gefunden. Das ist ein super tolles Ding. Richtig klasse. Oh, erzähl mal. Sprich. Also, ist ein bisschen länger her, okay, aber die haben jetzt dafür gesorgt, dass da jetzt hier mehr Leute so divers reinkommen sollen, okay. So, die ARD wird in den kommenden Jahren verstärkt die Diversität im Programm fördern. Das haben die Intendantinnen und Intendanten des Senderverbunds bei ihrer Sitzung in Leipzig beschlossen. Das wurde einfach mal beschlossen. So, fertig. So, wir sind auf dem besten Weg. Geschlechterdarstellung. Ja? Jetzt haben sie hier audiovisuelle Diversität und das bedeutet Geschlechterdarstellung in Film, Fernsehen in Deutschland. Genau, ja, richtig. Und das ist so toll. Wir werden einfach mehr Leute sehen, die... verschiedenes Aussehen haben, aber genauso denken wie die Stereotypen, die wir kennen. Oh, in vielen Bereichen, beispielsweise bei den Serien am Vorabend, spiegeln wir die gesellschaftliche Realität gut wider. Ist das eure Aufgabe? Hat es irgendwer gefordert? Ich dachte, also mich haben immer die Fernsehserien interessiert, wo halt die Realität nicht so viel mit zu tun hatte. Ich verstehe das nicht ganz. Weil ich ja keine Serie gucke, um reale Dinge zu sehen. Und nun macht er 5 Stunden lang seine Steuererklärung. Du brauchst eine Checkliste. Eine verdammte Checkliste. Als Bestandteil der Drehbuch. Ey, das ist doch schon Selbstparodie. Das ist echt Selbstparodie. Da sitzt da echt dann einer rum und sagt so: Habt ihr genug People of Color? Haken dran. Ja. Oh mein Gott. Oh. Vor allem wollen sie auch noch Comedy nehmen. Comedy. Comedy wollen sie damit verwenden, okay? Nein, Comedy ist schon ganz super, weil es ja so tolle Leute gibt. Wie Neumeier. Bebekus ja. Und Ina Müller und so. Und Maren Kräumann. Oh mein Gott. Kann mich bitte jemand erschießen? Nee, nein. Nein, das ist noch zu früh. Den Anteil von Frauen als Protagonistin auch im mittleren und höheren Alter steigern. Eine 80-jährige Oma, die voll mein Held ist. Oh. Das ist so dämlich. Hier, Anteil an Frauen ausbauen. Ja, Mann. Ja, Mann, wir brauchen mehr Frauen. Frauen. Bei Quizshows und Unterhaltungsmoderation. Ja. Oh, ja. Jetzt wollen sie hier vor allem auch wieder junge Talente hier fördern. Eben wollten sie noch Leute im mittleren und höheren Alter und jetzt jüngere Talente. Hier da unten, okay, da hier, bei Glaubwürdigkeit und Authentizität. In diesem Rahmen wird bereits jetzt ein hohes Maß an Diversität, Ausgewogenheit der Geschlechter, Männer und Frauen in Entscheiderrollen, Protagonisten mit Migrationshintergrund erreicht. Ja, cool, okay, wow, okay, das im Endeffekt juckt es doch nicht. Es kommt darauf an, wie gut die Character-Arc ist und wie gut man die Charaktere so kennenlernt, ne? Und das hat nichts damit zu tun, wie sie aussehen. Das ist die ARD. Das Wichtige ist, dass du richtig belehrt wirst. Das ist das Richtige. Ja, aber das ist doch oberflächlich, Mann. Das ist so inhaltsleer und oberflächlich. Die wollen Inhalt. Dass ihnen dieser Kram einfällt zu verdammten Krimi- und Arzt-Serien, die sowieso alle total peinlich sind, wenn du dich mal mit irgendjemandem unterhältst, der sich ein bisschen auskennt. Ja. Ja. Aber hier, ach, das, ach, der hier, der letzte Abschnitt, da Anteil an Frauen ausbauen. Bei den Quizshows und Unterhaltungsmoderationen soll der Anteil an Frauen ausgebaut werden. Das haben wir ja schon mal erfasst, ne? Auch in anderen unterhaltenden Programmbereichen wird bei der Neubesetzung von Moderatoren und Rateteams in der Regel großer Wert auf Ausgeglichenheit zwischen den Geschlechtern gelegt. Hier gilt es in Zukunft, einem historisch bedingten Männerüberhang bei altgedienten und gleichzeitig bewährten Formaten sensibel entgegenzuwirken. Ja. So, historisch bedingter Männerüberhang. Welche historischen Formate gibt es denn noch, wo es einen Männerüberhang in irgendwas geben könnte? Das ist doch völliger Grütz. Ja, die hat es halt gegeben und weil es die ja gegeben hat, braucht man jetzt einen vielleicht beim aktuellen Sportstudio oder so. Nee, die jetzigen Comedians wollen Reparation haben für die historisch bedingten Männerüberhänge. Ja, so, das muss sein. Die jetzigen Comedians sollten sich eher mal darauf beschränken, was Lustiges zu machen, weil das können meiner Meinung nach 90% von ihnen nicht. Ja, meiner Meinung nach auch. Wag halt zu bezweifeln, dass es tatsächlich irgendwie für Qualität sorgen wird, wenn du einfach nur auf Diversity-Quoten umsteigst. Absolut. Du findest halt nicht so einfach jemanden, der einen bestimmten Moderationsposten gut macht. Das wäre ja schön, wenn es einfacher wäre. Aber es ist halt nicht lustig so. Lustig sein. Ich meine, Leute, da ganz unten, der letzte Abschnitt, ist ja wirklich eigentlich der Satz, der sich auch sonst so bestätigt hat, überall im Business, okay? So überall in Filmen und Sendungen halt, Fernsehen, ne? Wir wollen insbesondere bei Formaten der Wissensvermittlung und bei Informationssendungen die Präsenz von Frauen auf dem Bildschirm erhöhen. Ja, gut. Das ist ja eigentlich immer so bekannt gewesen, ne? Dass wenn du halt irgendwie ja, nur 10 Frauen auf dem Bildschirm zeigst pro Stunde, dann ist es nicht... Vor allem auch das Hauptding, was mich stört an deren Informations- und Wissensvermittlungssendungen, dass da zu wenig Frauen dabei sind. Zu wenig Frauen in Redaktionen sitzen, die so tolle Sachen sagen, wie lass mal die Anne Witzorek einladen, wenn wir irgendwas wissen wollen. Die ist Expertin. Oder was? Auch dieser ganze Ansatz, auf der einen Seite wollen sie Realismus in ihren Serien, auf der anderen Seite explizit Krimi- und Arztserien setzen voraus, dass da ständig irgendwas Interessantes passiert und irgendwie immer jemand rein verwickelt wird und bla bla bla. Das ist alles so weit von Realismus entfernt, aber die Zusammensetzung der Darsteller, die muss nach einer, die ist ja auch nicht realistisch, die Formel. Wenn ich in jede Sendung jemanden mit Migrationshintergrund reinstecke, werde ich der Sache auch nicht gerecht, weil es gibt vielleicht Gegenden, wo es gar nicht so viele gibt. Oder wie auch immer. Oder vielleicht spielt irgendwas in der Vergangenheit. Muss ich dann auch, wie bei den Kontroversen bei Videospielen, muss ich dann auch Schwarze in mein Mittelalterdrama einbauen? Klar, unbedingt. Sofort. Ja, als König Kaiser Karl der Große war so schwarz. So will die Checkliste das. Ich komme da nicht drüber weg. Du arbeitest dann, weißt du, du bist da so am Set und dann gehst du abends in eine Bar und du willst eine Frau beeindrucken, erzählst so, ja, hey, ich bin hier, ich arbeite im Studio und so und tralala und beschreibst halt den Alltag, sagst du so, und was machst denn du so? Ja, ich guck, ob genügend Schwarze da sind. So, ich mach dann einen Haken auf einer Liste, so, meine Güte, Alter, es ist peinlich. Also Moment, wenn man Leute darauf reduziert, welches Geschlecht sie haben, ist es schlecht. Aber wenn man Leute reduziert, welches Geschlecht sie haben und das in einer Checkliste vorkommt, ist es gut. Ja, das ist für Frauen, das ist gut. Also was jetzt, was? Ach, das macht keinen Sinn, okay, mein Kopf ist nicht postmodern genug. Und ich wette mit dir, irgendwann steht ein Plasberg da und sagt, ja, ich bin postoperativ und ich bin weiblich und sie müssen mich sehen nennen, weißt du? Sowas wird dann gibt's dann MeToo 2 von den Leuten, die zur Geschlechtsumwandlung gezwungen worden sind, ja, mit eine Rolle bekommen in der Telenovela am Vorabend. Genau. Ich komm da ja, aber der ist doch gar nicht schwarz. Ja, doch, der ist trans-black. Dass sie das aber nicht rein, ne? Dass sie das nicht rein, dass das scheiße ist, irgendwie generell schon so als halbstaatliches Organ da irgendwie so und jetzt, ja, hier, ihr müsst jetzt hier die Checkliste irgendwie abarbeiten, so, aber wir haben überhaupt gar kein Problem, wir sind total unabhängig, das ist so gut, dass ihr uns Geld bezahlt, damit wir so unabhängig sind. Ey, Alter. Ich plane das Gleiche jetzt auch für Malerei und Musik, also nur bestimmte Mengen von bestimmten Tönen pro Lied und halt auch nur, also höchstens 30% Weißanteil, alles andere wäre diskriminierend bei Bildern. Und so weiter und so fort. Auf jeden Fall in Dur und nicht in Moll, weil damit die Stimmung nicht absackt im Land, weil das wäre verheerend für Flüchtlinge. Es gibt ja in der Musik so ein Konzept, das nennt sich Zwölftontechnik, okay? Da werden alle Töne gleich gespielt, okay? Die müssen alle vorkommen, alle 12, okay? Und daraus hast du eine Reihe. Und erst dann, wenn eine ganze Reihe gespielt ist, darfst du sie irgendwie verändert wiederholen. Also kein Ton. Zwölftonmusik ist was für Leute, die auch Free Jazz mögen, möchtest du sagen? Ja. Ja, Alter, das ist. Ich bin dafür, dass wir eine Checkliste für Free Jazz rausgeben. Das ist. Eine Checkliste einfach, eine Checkliste. Eine reine Checkliste. Ah, die Hanerei in Person, mal gucken, was dabei rumkommt. Jetzt kommt der nächste Experte. For the oppression of the lesbian, gay, bisexual, transgender, queer and two-spirit communities. Er hat die Furries vergessen. Er hat mich nicht beim Namen genannt. Er hat keine Sternchen gemacht. Ja, also wenn ihr euch fragt, was Two-Spirit bedeutet, ich habe das mal nachgeguckt. Das sind quasi indigene Völker, die sich nicht als Mann oder Frau sehen. Die sind Two-Spirit. Also komplett zurückgeblieben. So geschichtlich zurückgeblieben auch noch. So. Nee, das gibt es ja aber in vielen Kulturen, diese Kategorie. Guck mal, mein Gesichtsausdruck ist eigentlich der wie bei dem Typen hinter Trudeau. So. Sven, hör mit dem Blödsinn auf, du redest dich im Kopf und Kragen. Das ist einfach so, was wird mir da gerade ins Ohr übersetzt, was? Ja, das ist Französisch, was der da im Ohr übersetzt hat. Und dieses verdammte, das klingt dann sicher noch schlimmer. Dieses verdammte Kanada. Spirit de Er guckt eher so. Weißt du, nach dem Motto, so damals, als wir auf die Goa-Party in die Berge gefahren sind, wusste ich nie, dass Trudeau nie wieder zurückkehren würde. Und doch steht er jetzt hier vor mir. Was habe ich nur angerichtet? Der Typ denkt sich bestimmt, eine Checkliste wäre doch schon geil, oder? We apologize. Nee, du. Ich kenne das nicht ernst. Also total diskriminierend. Steht da jetzt auch irgendwie mal, was die Diskriminierung ausgemacht hat? On behalf of the government, parliament and the people of Canada, we were wrong. We are sorry. We will never let this happen again. Wovon? Ich weiß gar nicht, was das Problem ist. Also, wenn du in den 70ern, 60ern nicht ins Militär gehen durftest, kriegst du dann Geld als Entschädigung, oder? Nee, du hast einen feuchten Händedruck von Trudeau gerade per Facebook-Video bekommen. Hervorragend. Naja, da stand ja irgendwas von 100.000. Ich frage mich auch, wie kann er sich denn für Sachen entschuldigen, für die er nicht verantwortlich ist in der Art und Weise? Das ist komisch. Ja gut, ich meine, er ist Premierminister. Im Prinzip kann er sich schon halt entschuldigen für das Land. Irgendwie. Ja, der Milke hat doch auch gesagt, ich liebe doch alle Menschen. Hat das den gleichen Effekt? Ja. Okay. Natürlich. Also Kanada exportiert Militärequipment nach Saudi-Arabien. Okay. Also. Ich liebe doch alle Menschen. Aber das Militärequipment ist two-spirited. Das Ding ist halt auch, weißt du, als Two-Spirit, wenn du jetzt nicht ins Militär durftest, hatte was damit zu tun, dass du halt eine höhere Selbstmordrate hast. Ob das jetzt durch Diskriminierung innerhalb der Gesellschaft ist oder halt Teil von deinem Two-Spirit-Quatsch ist, das weiß man nicht genau. Aber aus solchen Gründen war man normalerweise nicht glücklich darüber, wenn solche Leute Waffen in der Hand haben wollten. Und deswegen wurden die halt oftmals exkludiert. Aber ich weiß nicht, zu was er sonst referiert. Ja, ich glaub, das ist das Einzige, was mir in den Kopf kommt. Die indigenen, also, die indigenen Völker nennen ihn wahrscheinlich auch Two-Spirited. Das ist sowas wie mit der weißen Wand spricht mit gespaltener Zunge. Ja. Der Typ ist einfach... Ja, in dem Ding eben haben sie ja auch gezeigt, dass angeblich halt Leute entlassen wurden wegen ihrer... Sexualität und so. Also er entschuldigt sich ja bei allen Opfern sozusagen. Okay. Das erinnert mich an South Park mit dieser Parodie-Werbung zu BP Oil, so We're sorry. Schaufelt sich die Political Correctness ihr eigenes Grab? Hoffentlich. Ja. Das war's dann auch schon. Könnt ihr in den Quellen lesen. Also bisher ist sie ja noch am Leben. Weil die Frage ist vielmehr, ob sie uns allen das Grab schaufelt. Ja, weil das Problem ist halt mit sowas wie Political Correctness. Das ist ja sehr einfach zu sagen, ah, das hat alles keine Zukunft, weil das ist nicht logisch aufgebaut, das kämpft gegen die Realität und das muss deswegen scheitern. Ja, dasselbe hat man auch über, keine Ahnung, Kommunisten oder Nazis erzählt und trotzdem haben diese Ideologien viele Menschen umgebracht. Ich will jetzt Political Correctness nicht auf dieselbe Stufe wie Kommunisten oder Nazis stellen, aber einfach nur dieses, ja, das hat so viele Fehler, das wird schon nicht so schlimm werden, halte ich für ein dämliches Argument, weil tatsächlich betrifft Political Correctness alle unsere Lebensbereiche. Wir haben Behördendokumente, die gegendert werden sollen. Wir haben einen Diversity-Typen bei der ZDF, der jetzt mit einer Checkliste rumläuft. Und wir haben einen Haufen NGOs, die den Scheiß pushen. Und alle paar Monate kommt irgendein Gesetz durch, was in die Richtung stupsen tut, dass wir weniger frei sind, unsere eigene Meinung kundzutun. Und deswegen glaube ich, dass es durchaus wichtig ist, dass wir aktiv dagegen aufstehen und handeln, weil halt Freiheit voll toll ist und Redefreiheit noch besser. Und ja. Du kannst auch Probleme nicht sachlich analysieren, wenn du keine Meinungsfindung mehr so gesund machen kannst. Ja. Ja. So, und das ist ja das, was Political Correctness halt komplett zerstört. Ne? Du darfst dann einfach keine eigene Meinung haben, beziehungsweise nur die haben, die erlaubt ist zu haben. Du darfst nicht eine Meinung haben, die auf Informationen beruht, die halt jeder kennt und jeder anschauen kann, weil die schon vorgeschnitten wird durch eben Political Correctness. Und sei ja, es das, nur... Das Problem dabei ist halt der intellektuelle Diskurs, der vereinsamt komplett. In der Sowjetunion hattest du 27 verschiedene Wirtschaftsministerien, die 23 Millionen Preise ausrechnen mussten. Herausgekommen ist, dass die ganzen Preise nicht funktioniert hat, die Wirtschaft komplett ruiniert worden ist und die Leute Hunger gelitten haben. Okay, das hat nicht geklappt. Wenn du jetzt aber dasselbe versuchst, mit intellektuellem Diskurs zu machen und einen Zirkel von Eliten zusammenstellst, die sozusagen tonangebend sind, die dann vorschreiben, welche Ideen gut sind, wie wir uns zu äußern haben und welche Worte pfui pfui sind, dann entsteht eine ähnliche geistige Verarmung in der intellektuellen Welt und im öffentlichen Diskurs und das hat dann auch ziemlich schlechte Folgen für die Gesellschaft als Ganzes. Deswegen ist es relativ klug, hier aufzustehen und zu sagen, nein, raus, weg, verpisst euch. Vor allem, wenn man sich vor Augen führt, aus welchen Menschen diese Eliten offensichtlich bestehen sollen, nach Willen unserer Eliten. Also Julia Schramm oder Hengame oder Also ich habe wirklich echt keinen Bock auf sämtliche totalitären Systeme und auch autoritäre Systeme, finde ich nicht so nice. Ja, aber die alle haben ihre eigene Version von politischer Korrektheit. Also macht keinen Fehler, Leute. So ist es, ja klar, okay, jetzt kommt es gerade von links, ja. Aber das Political Correctness gibt es genauso auch von rechts, von jeder einzelnen Strömung, die aber man Political ausdenken Correctness kann. War doch früher auch eher eine Sache der Konservativen. Ja, das ist halt wirklich die Sache, so dass halt jede Seite, die nach Zensur schreit von egal irgendwas, benutzt politische Korrektheit, um die Sachen rauszufiltern, die sie selbst für richtig hält, okay? Ja. Das ist so ein Ding, das kannst du halt verwenden. So, wenn du irgendeine Gruppe siehst, die mit Zensur okay ist, wenn es gegen die richtige Info geht, gegen die richtigen Leute, ja, dann benutzen die Political Correctness als einfach so einen tollen Schild, ja? So. Ja, aber dann hast du halt auch so Sachen wie die Türkei mit ihrem Verbrechen gegen das Türkentum oder ähnlichen Sachen oder ja oder halt einfach hier was für jede Diktatur, weißt du? die ihre Märtyrer unter einen heiligen Scheffel gestellt hat und die man dann nicht beleidigen durfte. Also, ja. Das ist so wie Gotteslästerung im Endeffekt auch. Ja, als ich den Artikel gelesen habe, dachte ich mir auch, meine Fresse, bitte nicht, einfach nur. Also in dem Artikel geht es darum, dass Firmenchefs unter Druck sind, bei sozialen Angelegenheiten, also bei gesellschaftlichen Problemen Stellung zu beziehen und dass es wahrscheinlich möglich ist, dass die Leute dann eher geneigt sind, zu einer Firma zu stehen und mehr sozusagen Firmenloyalität besitzen würden. Und ich dachte mir, bitte nicht. Die Firmen sollen sich darum kümmern, ihren Profit zu mehren. Punkt. Wenn du jetzt, keine Ahnung, mit Apple dann für den Regenwald kämpfst und mit Facebook für die Agarkröte, nein, bitte nicht. Das macht die Öffentlichkeit, also die öffentliche Auseinandersetzung immer schlimmer. Du hast dann die Politisierung des kompletten Arbeitsplatzes. Du kannst ja schon gefeuert werden, wenn die Leute genügend Druck machen, aber du hast dann diesen politischen Diskurs, der wichtig und richtig ist in der Öffentlichkeit, der dann aber auch noch in dein Arbeitsleben gekrochen kommt. Und nein, bitte nicht. Bitte lass das Persönliche persönlich sein und das Politische politisch sein. Lass es nicht zu, dass es dann auch noch am Arbeitsplatz auftritt, dass du der Kack-Agar-Kröte den Rücken streicheln musst, um ein tolles Zeichen zu setzen, während du deine normalen Arbeitsstunden nicht fertig bekommst, weil ihr in irgendeinem hirnrissigen Grund hinterherrennt, also so ein Social Course hinterherrennt. Bitte nicht, wenn das der neue Trend ist, meine Fresse, Alter. Vor allem gehen dann auch Unternehmen schneller unter, weil sie noch ein zusätzliches Gewicht zu tragen haben. Dann können sie da eigentlich nicht mehr richtig performen und verlieren gegenüber denen, die halt einfach den Diskurs mitmachen. Das ist genau. Auch so halt unmöglich. Das ist so, nee, was wollt ihr eigentlich? Wollt ihr Fortschritt oder wollt ihr politische Korrektheit? Was wollt ihr? Ein PC-Hersteller soll PCs herstellen und nicht mir erklären, warum die Agarkröte toll ist. Ja. Also. Ja. Guck mal hier, wieder mehr Angriffe auf Flüchtlinge. Stimmt, irgendwer hat dem kleinen Kind hinterhältig Ohrringe durch die Ohren gestoßen. In dem Alter schon. Ich glaube, das ist gerade auch als Beispiel auf Angriffe auf Flüchtlinge gemeint. So. Also, aber damit wird das Kind doch schon gegendert. Weiß denn die Frau nicht, wie man in Deutschland lebt? Also, warte, willst du sagen, der Islam ist irgendwie ein bisschen zurückgeblieben? Nein. Gut so, ich dachte schon. Naja, ja, doch. Ich mache eine Checkliste. Ich warne dich. Die von der AfD und anderen rechten Gruppen betriebene Hetze gegen Geflüchtete ist eine reale Bedrohung für diese Menschen, sagt die innenpolitische Sprecherin der Linksfraktion Ulla Jelpke. Die verbale Hetze gegen Menschen wie die Entsorgungsfantasien von Gauland fänden ihren Widerhall in wieder zunehmender alltäglicher Gewalt gegen Flüchtlinge. Ist die Özegutz ein Flüchtling? Habe ich gar nicht mitgekriegt. Ich dachte, die ist so elitenmäßig unterwegs. Mit einem gut dotierten Posten im öffentlichen Dienst. Ah, Integrationsbeauftragte der Bundesregierung. Jetzt fällt es mir wieder ein. Ja. Kannst doch nicht einfach das E-Wort sagen. Ich sag's dir, so nicht. Nee, als ich den Artikel gelesen habe, dachte ich mir, Gauland, du kannst von dem Kommentar halten, was du willst. Aber Leute, die als Neonazis rumlatschen, Flüchtlinge attackieren, die wird es mit und ohne die AfD geben. Damit hat die AfD nicht viel zu tun. Kann mir denn jemand auch die Gegenzahlen nennen? Wie viele Angriffe von Flüchtlingen auf Deutsche es gibt? Ja, also, und ja, also. Also ich glaube grundsätzlich nicht, dass Flüchtlinge andere Leute angreifen, okay? Genauso wie es, ja, das ist halt, nee, komm. Das ist wie mit der flachen Erde bei dir, ne? Nee, das ist wie mit dem Artikel, wo die eine Frau da meinte, dass sie nicht glaubt, dass Frauen das so Vergewaltigung und sexuelle Belästigung einfach so unterstützen. Okay, ja. Kommen wir hier zu einem Flüchtling, der 12 Leute umgebracht hat? Nee, das war kein richtiger Flüchtling. Nee, natürlich nicht, der war... Ja, weil sobald er Terrorist wird, ist er kein echter Flüchtling mehr. Weil wenn er ein echter Flüchtling wäre, wird er sich hier vorbildlich integrieren und Hirnchirurgie lernen. Ach so. Ja. Ja, auf jeden Fall ist das hier ein offener Brief der Hinterbliebenen des Anschlags vom letzten Jahr an die Bundeskanzlerin. Und der ist ziemlich deutlich. Also wir werden ihn jetzt nicht in Gänze durchgehen, weil der ist auch ziemlich lang. Aber er ist ziemlich deutlich. Dafür, dass sie Merkel mitverantwortlich machen für das, was passiert ist. Und dass sie nicht zufrieden sind damit, wie im Nachhinein zum Beispiel hatten sie tagelang keinen Ansprechpartner nach diesen Vorkommnissen in Berlin, tagelang keinen Ansprechpartner bei den Behörden. Und als sie dann endlich einen Ansprechpartner gekriegt haben und den dann angerufen haben, hat der gesagt, er könne wegen laufender Ermittlungen ihnen die nächsten 3 Tage auch nichts sagen oder 2 Tage auch nichts sagen. Ja, also würde ich mir auch ein bisschen verarscht vorkommen, wenn gerade irgendwie ein naher Verwandter von mir gestorben ist und die Behörden es nicht mal auf die Reihe kriegen, mich vernünftig zu informieren. Also ich frage mich, Was ist denn, wenn bei uns wirklich mal irgendwie eine Ausnahmelage ist? Was geht die Polizei dann einfach nach 2 Tagen irgendwie komplett baden und ist halt, gibt es dann halt nicht mehr oder was? Ich verstehe das nicht. Ja, keine Ahnung, nicht verunsichern, war ja auch dieser Spruch von Herrn de Maizière, ne? Naja, mich verunsichert das schon, wenn 12 Leute auf einem Weihnachtsmarkt umgefahren werden. Da kann der de Maizière jetzt sagen, was er will. Ja. Ja, aber die anderen Sachen, ja, aber das, kein Plan. Also. Was halt auch interessant ist, dass sich das, was da drin steht, auch sehr mit dem deckt, was die sogenannten besorgten Bürger sagen. Also da möchte ich jetzt dann mal sehen, wie die Reaktionen, ob es überhaupt jemanden gibt, der sich aus dem Busch wagt und sagt, das ist aber AfD oder so. Da muss ich noch mal ein bisschen die Medien durchkämmen. Ach du meine Güte, ich gehe gleich in den Keller nachgucken. Nicht, dass bei mir auch einer ist. Ich fand es schon relativ hoch, also 500 Leute, die irgendwie es schaffen, sich vorm Rechtsstaat zu verstecken, fand ich schon krass. Das Problem ist halt auch, dass wenn du jetzt hier 500 Neonazis hast und jetzt machen wir die einfach mal die für die ganzen Attacken gegen Flüchtlinge verantwortlich. Wieso kommen, werden die nicht eingebuchtet? Und die ganze Gesellschaft muss sich dauernd anhören, wie furchtbar Deutschland ist, weil die 500 Kacke bauen den ganzen Tag über. Also, so, weiß nicht. So. Ich finde es merkwürdig, dass das nicht verquickt wird in den Medien, also dass man da nicht drauf kommt, dass vielleicht hier einer im Untergrund sowas machen könnte oder vielleicht ein Flüchtlingsheim anzündet, so, ich weiß nicht, so, aber ja. Ja, kein Experte. Ja, ich meine, die haben ja nicht genug zu tun mit islamistischen Gefährdern bei den Behörden, dann können sie die 500 ja auch noch suchen. Ich meine, man muss einfach... Ja, also... Und ich meine, das mit den Gefährdern, wir haben ja, was waren es? 5000 IS-Rückkehrer innerhalb von Europa oder noch höher? Ich müsste die Zahlen raussuchen. Aber es waren Europol-Zahlen und davon auch einen guten Teil in Deutschland. Ja. Hier, das ist ein relativ langes Teil zu lesen, aber das würde ich euch ans Herz legen, das zu lesen. So. Ein schöner, längerer Text, der in den Quellen sich hier wiederfinden wird. Irgendwer macht hier Geräusche mit seinem Windows. Upsi, nein. Einmal mit Profis, aber auch nur einmal. Ja, das geht hier um München, um den Amoklauf von diesem David S. Ist ganz interessant, der Bericht. Es verlinkt ihn praktisch zu einer Frau mit Gewaltfantasien. Und mit offensichtlich rechter Haltung, die ihm angeblich geholfen hat, an die Waffe zu kommen. Und dann nicht an die Waffe zu kommen, aber wie man mit der Waffe umgeht, ihm gezeigt hat, wie man damit in hoher Schussfolge Schüsse abfeuern kann. Diese Technik hat er dann wohl auch genutzt. Ja, die Frau ist verschwunden, haben sie bisher nicht einsacken können. Ihr Mann, also ganz komische Geschichte. Sie steht wohl voll auf Waffen. Es gibt ein Foto von ihr im Hochzeitskleid, hochschwanger, mit einer Knifte in der Hand und so. Also sehr merkwürdiges Konglomerat von Informationen dazu. Huh. Strange. Aber das Ding ist halt auch, weißt du, natürlich ist es jetzt nicht intelligent, jemanden wie David Stamboli Waffentraining zu unterweisen, aber sowas wie Jagdsport kann auch jemanden, der Probleme hat, eine gewisse Stabilität. Nee, also das ging schon sehr deutlich darum, dass es gegen Ausländer gehen sollte. Und ja, okay. Also es war schon, weniger also, Sport. Die so Tante ist überhaupt nicht sportlich unterwegs gewesen, die war einfach krank im Hirn. Ja, okay. Weil ich dachte, dass das ist... Ja, das Bild hier. Ja. Ja. Also, ich finde es krass, dass halt Leute da so ein Trittbrettfahren offensichtlich betreiben, ne? Dass sie jemanden radikalisieren, auch von rechts dann in dem Fall, wenn das stichhaltig sein sollte. Und ja... Haben sie ihn schön benutzt. Ja, das Mobbing-Opfer, das psychisch am Ende war. Wie jede gute Sekte sich jemanden gesucht, der psychisch am Ende ist. Und dem dann die richtigen Tipps gegeben. Krass. Das ist jetzt auch so eine Wendung, die ich jetzt nicht gedacht hätte im David S-Fall. Ja, es gibt ja inzwischen auch so Geschichten wie, dass einer von den Bataclan-Attentätern da Kontakt zu einer rechten Gruppe in Ungarn gehabt hätte, kurz davor. Also vielleicht ist es auch alles eine große Psyop, wer weiß. Islamistische Anschläge gibt es gar nicht. Schauen Sie auf meinen Finger, schauen Sie auf meinen Finger, schauen Sie nicht weg. Ja, in Mannheim warnt man davor, dass man eine kleinere Gruppe unter den Flüchtlingen nicht unter Kontrolle bekommt und dass das schlechte Auswirkungen hat auf die größere Gruppe, die sich normal verhält und dass es ein Pulverfass ist, wenn man da nichts macht, weil die Leute den Respekt vorm Rechtsstaat haben. Und ich sag da einfach mal salopp heraus, bis einer stirbt und dann schreien alle wieder. Und viel passieren tut eh nicht, weil man macht halt erst auch nachdem irgendwie schlimmere Sachen passiert sind, was. Sie stehlen, bedrohen und verletzen andere. Wo ist das Problem, Justiz? Wo ist das Problem, Polizei? Es kann ja nicht sein, dass der Identitätsnachweis fehlt und das kann doch alles gar nicht wahr sein, was ich da lese. Kriegen die neue Fingerabdrücke alle 2 Wochen. Weißt du? Ja, die wachsen denen. Ja. Sind sie, als sie eingereist sind, haben sie sich mit einem Bügeleisen die Fingerabdrücke weggeätzt oder was? So. Ich verstehe es nicht so. Und das Problem ist halt, dass du mit einem paar faulen Äpfeln halt einen ganzen Korb kaputt machen kannst. Also. Ja, du kannst, lange genug weggucken, du kannst vor allem dafür sorgen, dass niemand mehr einen Apfel aus dem Korb will. Genau. Ja, das ist ein Artikel, der über Studien, die beim Pew Research Center erschienen sind, spricht und der von der Anzahl der muslimischen Mitbürger in Deutschland spricht, die höher ist, wie sie jetzt ist, und verschiedene Szenarien sich anschaut. Szenarien, wo sich sowas wie 2015 wiederholt, Szenarien, wo weiterhin Einwanderung kommt, aber 2015 sich nicht wiederholt. Und ein Szenario, wo man keine weiteren Muslime aufnimmt und was war das Niedrigste, sind glaube ich 7 oder 8% Muslimanteil in Deutschland, wenn man Einwanderung komplett stoppt, auch kein Familiennachzug etc., keine Flüchtlingskrise sich wiederholt und das höchste von 20% Muslimanteil in Deutschland bis ins Jahr 2050. Und der Artikel das ist, geht, wenn man alles so lässt, wie es jetzt ist, worauf es ja hinauslaufen wird, wenn wir eine GroKo kriegen. Ja, danke. Zwischen 11% und 20% ist das, was GroKo machen wird, worauf es hinausläuft. Und oftmals ist es so, dass also in anderen Ländern, wenn wir dort sehen, dass wenn die Zahl 5% übersteigt, dass halt negative Begleiterscheinungen der muslimischen Mitbürger halt größer werden. Frankreich zum Beispiel hat immer noch einen Ausnahmezustand. Und mal gucken, vielleicht ist es bei uns anders. Ich weiß nicht. Optimismus ist nicht schlecht, aber mal gucken. So. Aber 11% bis 20% bis 2015, darauf wird es hinauslaufen. Also. Und selbst wenn du zum Beispiel eine AfD-Mehrheit hättest, wären es so 7%. Also. Mal gucken. Ja, auch eine schöne zusätzliche Bemerkung, dass die Verschlechterung der deutschen Wirtschaftslage halt fatal wäre, weil wir leisten uns das ja hier alles nur, weil es gerade gut läuft. Ja. Ja, der Text zu diesem Bild wurde von Facebook als Hassrede entfernt und mein Konto für 3 Tage gesperrt. Sagt der Herr Sellner und spielt hier auf den großen Austausch an. Aber ich finde das gar nicht so interessant. Aber ich finde diese Kampagne und das, was er da sagt, gut, man kann über den großen Austausch lachen, aber ja, also ich fand es ziemlich lächerlich auf jeden Fall. Also ich hätte es zwar nicht gesperrt, das ist auch großer Quatsch. Eben. Aber darum geht's ja. Ja, da jetzt drauf zu kommen, man muss auch nicht bei jedem Köder anbeißen, sage ich dazu einfach mal, Herr Sellner. Ne? Also, ja, aber ich finde halt diese Kampagne schon ein bisschen so. Ja, ich finde diese Kampagne ein bisschen langweilig, aber ich habe schon Schlimmeres gesehen. Also wenigstens wird mir da nicht irgendwie erklärt, ich wäre ein Hasser oder so. Das stimmt allerdings. Also, was steht da so drauf? Typisch deutsch, in Frieden leben, ja, ist doch nicht schlimm. Typisch deutsch, was steht da in der Mitte? Ich kann es nicht lesen, ist zu klein bei mir. Dass Frauen für ihre Rechte kämpfen. Ja. Ja, eben, also. Ich meine, klar, da braucht man eigentlich kein Geld dran verschwenden, irgendwie, weil das ist doch natürlich wieder das Mindset, was dahinter steht, so nach dem Motto, ja, wir zeigen den Leuten jetzt mal, dass Ausländer auch normale Menschen sind oder so, keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber jeder normale Mensch weiß das doch. So. Und was ich halt auch witzig finde, ist, dass natürlich, man kann das da unten ganz klein erkennen, rechts in der Ecke des Plakats, dass diese Plakate in Berlin hängen. Und wenn man was über Berlin weiß, ist, dass sie finanziell eigentlich im Arsch sind. Warum muss dann gerade da so viel Geld für diesen Mist ausgegeben werden, wo doch alle Leute eh schon sagen, das ist total cool, so wie es ist. Also das verstehe ich nicht ganz. Ja, weiß diese Symbolpolitik. Wahrscheinlich, ja, damit die hier Prenzlberg-Hipster irgendwie beim Einsteigen in die U-Bahn irgendwie ein gutes Gefühl haben oder so. Ja, aber das zahlen die halt von dem Geld, das Bayern, Baden-Württemberg und Hessen irgendwie erwirtschaften und ich weiß nicht, wer da noch dabei war. Ja, keine Ahnung, was sowas kostet. Also weiß ich nicht, ob das. Ja, aber man könnte sicherlich irgendwas Sinnvolles mit dem Geld das machen. Bestimmt. Keine Ahnung, eine Schule streichen oder die Rohre in der Schule in Ordnung bringen oder so. Die haben freiwillige Feuerwehren, die kaum Ausrüstung haben und deswegen tun viele freiwilligen Feuerwehren in Berlin schließen. Und das ist im Tagesbetrieb, mag man das noch überbrücken können, aber wenn dann mal irgendwann was Größeres passiert, dann have fun. Bei dem Supermarkt, wo ich mein Mittagessen hole, sind so 6 große Werbetafeln. Da war irgendwann drauf, kaufen oder mieten Sie diese Tafel ab 150 Euro pro Tag. Und ein paar Tage später zum Welt-AIDS-Tag waren da 5 oder 6 Plakate vom Bundesgesundheitsministerium zum Welt-AIDS-Tag. Und die haben dann 1 oder 2 Wochen gehangen. Und allein das sind dann 6-mal irgendwie, keine Ahnung, lass es ein bisschen billiger sein. Ja? Und das ist nur ein kleines Kaff irgendwo. Und da frage ich mich echt manchmal, sind diese Kampagnen klar? Ein Plakat hätte doch auch gereicht. Die haben sich teilweise von den Motiven wiederholt. Ja? Tja, keine Ahnung. Dafür weißt du jetzt endlich, dass AIDS ein Problem ist. Nee, ist ja die Botschaft der Plakate war eher, AIDS ist kein Problem. Ich kann mit HIV alt werden und meine größten Sorgen sind irgendwie Berührungsängste und solche Sachen, wo ich mir dachte, ja, ich verstehe auch nicht, warum im 21. Jahrhundert die Zahl der HIV-Infektionen wieder on the rise ist. Ja. Weiß nicht. Vielleicht. Ist nicht in der schwulen Community in Berlin oder generell in Deutschland die Neuinfektionszahl jetzt auch wieder hochgegangen, 2016? Ich hatte da was im Kopf. Kann ich nicht so genau sagen. Ich weiß nur, dass die Zahlen halt hochgegangen sind in den letzten Jahren. Mhm. Ja. Es gibt halt in der schwulen Szene so im Untergrund bei Männern so ein Ding, da werden, das heißt Bug Chasing, ja, da werden Leute, ja, da haben Leute. Das ist wahrscheinlich, ob das nicht der Urban Legend ist, diese Geschichte. Ist es nicht. Nee, die stecken sich die haben Sex mit anonymen Partnern, ja, und stecken sich dann halt mit AIDS an, weil sie das so echt klasse finden, von jemandem besitzt zu werden. Das ist halt für Leute, die krank sind, so ein Ding, ja. Ja, wenn du das sagst, dann muss das wohl wahr sein. Ja, ist auch so, ja. Hör auf den Juden, der hat nie was Schlechtes gemacht für dich. Ja, dieser Artikel hier ist generell ganz, ganz gut. Wir schauen auch gleich nochmal rein, aber worüber ich auf jeden Fall gestolpert bin, ist dieser Ausschnitt hier. Unser Ziel ist keine Beteiligung am Diskurs, sondern sein Ende als Konsensform. Wir wollen nicht mitreden, sondern eine andere Sprache, sagt Martin Zellner, Kopf der Identitären im Image-Video Zukunft für Europa. Unser Nachredner pflichtet ihm bei, wir wollen keinen Stehplatz im Salon, sondern ein Ende der Party. Ja, so benimmt man sich wie aufrechte Demokraten. So viel zum Thema hier Skeptiker-Community und so. Macht euch mal mit denen die Rechten, die sind für Redefreiheit und so ein Zeug. Ist da Bescheid. Wir wollen eine andere Sprache. Ja, das könnte auch von Hengami kommen oder so. Oder von Sibylle Berg. Die Zeit des Redens ist vorbei. Das ist doch nur wieder Po im Reinformat. Das ist so bekloppt, dass man eigentlich... Ja, es ist dieses Buch, wie soll man mit Rechten reden, ist irgendwie rausgekommen. Und dieser Beitrag hier handelt halt von jemandem, der früher in der rechten Szene war. Und er beschreibt hier ziemlich gut, also wir werden jetzt nicht das durchlesen, weil es schon eine Weile länger geht, aber ich kann auf jeden Fall jedem empfehlen, sich den nochmal durchzulesen. Er meint halt eben, dass halt wirklich so dieses ganze Diskursding und Argumente und so, das war denen halt egal. Und es ist halt alles so ein Gefühlskram von wegen, der Stärkere ist halt irgendwie wichtig und hat halt irgendwie Recht und so ein Zeug und so eine merkwürdige wackelnde Pseudo-Religiosität irgendwie von mal ist irgendwie irgendwelche heidnischen Kram, den man gut findet und er beschreibt hier auch, dass früher halt die Muslime ganz starke Verbündete waren von den Rechten, also die zwar nicht im Land haben wollten, aber halt so eine Achse irgendwie von dem christlichen Europa und einem europäischen Kalifat fanden die halt schon irgendwie gut. Und ja, jetzt, wo halt die Muslime das Problem sind, wird halt vom christlichen Abendland geredet. Vorher haben sie halt über das Christentum irgendwie geschimpft und irgendwelchen heidnischen Kram irgendwie gemacht. Aber das ist halt auch alles im Wandel, so irgendwie, ne, wie es gerade passt irgendwie. Also stringentes Weltbild meint er halt auch, haben wir halt nicht gehabt irgendwie. Es ist halt eher so dieses Gefühl irgendwie, dass der Stärkere sich irgendwie durchsetzen muss und so weiter. Hat es ja auch in so streng rechten Kreisen, so im 19. Jahrhundert gab es ja auch immer das Argument, dass jetzt, wo die ärmeren Leute mehr zu essen haben, dass man danach gucken muss, dass die sich nicht zu sehr vermehren, weil sonst sozusagen der Intelligenzquotient der Gesellschaft halt runtergeht und dass dann halt die Mittelschicht komplett ruiniert wird, weil sich die untere Schicht zu weit fortbereitet. Dann gehst du 200 Jahre weiter und dann kommt genau dasselbe Argument auf die Muslime zu. Weißt du? Aber halt dasselbe in Grün. Vorher war es der Unterdeutsche und dann ist es der Muslim. So. Also. Ja, und dass sie hier halt auch so über den Humanismus kotzen. Ne? Also, oder der Autor meint, dass sie das damals so gemacht haben. Weil das halt auch mit Reden und so und Gleichheit von den Leuten und so ein Zeug. Ist halt alles nicht so. The Tribes. Ja, das war eigentlich eine ganz gute Übersicht darüber, wie sich das Stimmungsbild innerhalb von Europa gegenüber europäischen Institutionen verhalten tut. Kann man sich in Ruhe durchlesen. Hat auch ganz schicke Grafiken von jemandem, der bestimmt lange studiert haben muss, um so tolle Bildchen zu malen. Und ich fand es nicht schlecht, weil es Informationen waren, die schön aufbereitet waren. Und es war eine 10-länderweite halt Frage, die abgehalten worden ist, 2016, 2017. Und man hat halt nach verschiedenen Einstellungen und demografischen Merkmalen zu Institutionen innerhalb der EU halt die Leute befragt. Und ich fand es halt ganz interessant, weil es einfach abbildet, wo sozusagen die europäische Gesellschaft ein Stück weit steht. Das Döner ja. Könnte illegal werden. Der illegale Döner, weil da Phosphor drin ist. Du zwar Phosphat, mein nicht Phosphor. Ja, Phosphat ist. Entschuldigung. Du hast zwar dasselbe in manchen Wurstsorten und du hast dasselbe auch in Cola, aber aus irgendeinem Grund will man es im Döner verbieten. Und ich dachte mir einfach nur, als ich das gesehen habe, dachte ich mir, waren das Trolle, die für antieuropäische Stimmungsmache so einen Antrag gestellt haben, weil keiner von euch kann, was habt ihr euch dabei gedacht? So, seid ihr dumm? Also, weißt du, ich hab's einfach nicht verstehen können. Das ist so, Vorsicht, Döner, Fastfood könnte ungesund sein. So, meine Fresse, Alter. Diese scheiß paternalistische. Steht ein Konsortium aus Eisbeinen. Produzenten und keine Ahnung, versuchen einfach nur die Konkurrenz vom Markt zu klagen. Das ist halt einfach, das ist halt einfach wirklich buchstäblich Remove Kebab, ne? Ja. Sicher. Die nächsten Schritte gegen Fake News, also Falschnachrichten. Kommission bemüht sich um eine Hochlevel-Expertengruppe. Haben die auch Niedrig-Level-Expertengruppen? Keine Ahnung. Nein, und die wollen halt die Öffentlichkeit befragen. Und die EU-Kommission hat bis 2018 die Öffentlichkeit Zeit oder die Zivilgesellschaft? High-Level-Expert klingt für mich nach Sascha Lobo. Einsatz für Sascha Lobo oder so. Ja, sowas, aber wenn du dich weiter durchklickst, durch die Klicks in dieser Quelle, kommst du zum Ding, wo du die auch so kontaktieren kannst. Und ich weiß, ich werde denen wahrscheinlich irgendwas schreiben oder so. So. Zerschmettert den Kulturmarxismus, Freiheit für alle. Ihr seid doof oder so. Nein, ich fand es so interessant, dass sozusagen die Möglichkeit gegeben wird, die Meinung abzugeben. Und ich glaube, ich werde dazu irgendwas mal vorbereiten und einfach mal gucken. Vielleicht hört sich das ja jemand an und schüttelt den Kopf und sagt, nein, Quatsch, aber irgendwie ist das eine Möglichkeit, wo man seine Meinung kundtun kann, dass man diese Institutionen, die gegen Fake News geschaffen werden, blöd findet. Und natürlich sollte man dann sich auch gut ausdrücken und ordentlich das halt ausformulieren, wenn man die dann kontaktiert. Aber da ist eine Möglichkeit, denen mal einen Tipp zu geben, dass es doof ist, was sie da machen. So, vielleicht hört ja jemand drauf. So. Also ja. Ich lese hier schon wieder die Zivilgesellschaft. Ja, à la Amadeo Antonio Stiftung und Lobo und tralala. Verified ja. Information. Wahrscheinlich von, wie hieß das Ding? Korrektiv. Verified oder so. Public Consultation on Fake News and Online Disinformation. Also die Öffentlichkeitsbefragung. A Definition of Fake Information wollen Sie finden. Das wäre ja mal interessant. Ja, also ich fände es auch, also ich finde es sozusagen, ich bin auch einfach nur gespannt, was denn da rumkommt. Ob sie dann endlich mal mit ordentlichen Definitionen ankommen und dann vielleicht sagen, ja, wir gründen noch irgendeine NGO dafür, um das dagegen vorzugehen oder vielleicht sagen, so ist es definiert, aber wir überlassen es der Gesellschaft, sich darum zu kümmern. Weil du brauchst auch nicht bei jeder Kleinigkeit einen Staat, der reinspringt. Rein theoretisch sollten Journalisten sich freuen, Falschinformationen auseinanderzunehmen. Dann haben sie was zu scheißen, wenn der Tag langsam ist. Ich finde das auch lustig, dass sie das hier schon direkt dann unterscheiden. Einmal hier quasi Legal Entity, juristische Person oder was, und Journalist. Da geht es hier lang und dann Citizen geht's da lang. Das ist so wie irgendwie über 18 klicken sie hier. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Das hier landet direkt im Müll hier, Citizen. Ja, wir haben ja hin und wieder mal, tun wir ja den Dugin erwähnen und seinen merkwürdigen Nationalbolschewismus, den er verkündet. Und ich bin die Tage in meinem persönlichen Archiv über einen Artikel gestoßen, den ich einfach jetzt nochmal rausgekramt hat, weil ja neulich auch die vierte politische Theorie im Bücherregal von Martin Sellner stand und der gute Herr, der war in der nationalbolschewistischen Bewegung aktiv und hier sehen wir einen jungen Herrn, der im Donbass kämpft und als schwarzer Lenin, also als irgendwie gepriesen wird und der sich der nationalbolschewistischen Bewegung angeschlossen hat. Falls ihr euch jetzt wundert, was das ist so eine Nischenideologie, die irgendwie Faschismus, Nazi-Kram mit Kommunismus verbindet und das ist halt sehr merkwürdig und ich fand es einfach nur sozusagen, obwohl es eine merkwürdige kleine Ideologie ist, fand ich es halt wichtig, halt darauf hinzuweisen, dass dieses Gedankenkonstrukt aber auch genügend Kraft oder Macht hat, hier jemanden dazu zu bewegen, halt in einem Rebellengebiet zu kämpfen. Also das ist dann, also man soll es nicht zu ernst nehmen, aber man kann auch nicht sagen, ach, das ist eh nur Quatsch. Also, weil da kämpft jemand dafür, mit Waffen, für Nationalbolschewismus. Moment mal, da steht aber hier, they found him a place in the Internet, in the Interbrigade Branch. Was ist das? Keine Ahnung. Ja, der kämpft halt dort. Also, für Donbass. Also. Okay. Also, Bewegungsprofile, Spritverbrauch, Fahrstil, das soll alles aufgezeichnet werden für den Kampf gegen CO2. Ich finde es absolut nicht problematisch, wenn die Fahrtdaten, die der Computer, dein Bordcomputer auswertet, dass die zu Behörden weitergeleitet werden, finde ich absolut genial. Finde ich richtig gut. Überwachung wird es nicht geben. So, ich habe keine Ahnung. Vielleicht haben wir dann irgendwann mal dieses LKW des Friedensproblem gelöst, weil man dann per Fernsteuerung den LKW abschalten kann. Aber ja, hier, da habt ihr es. Also, im Kampf gegen den Klimawandel. Oh ja, simpel Deutsch. Ihr kennt doch dieses BBC Pigeon. Und das ist was anderes. Und ja, man hat hier jetzt, ich weiß nicht, so eine Art vereinfachtes Deutsch zur besseren Verständigung halt. Es gibt diese ganzen irgendwelche Parteiprogramme und sowas immer gerne in leichter Sprache. Aus Inklusionsgründen. Halt. Kann ich denn irgendwie opt-in oder opt-out? Weil ich fände das schon ein bisschen pervers, mir Texte in so einer komischen, also ich meine, die mag für viele Leute nützlich sein, aber für mich ist es halt nicht und ich möchte die eigentlich auch nicht lesen, weil das mir wehtut. Ich meine, wir müssen ganz viele große literarische Werke jetzt in Simple Deutsch übersetzen, damit Leute sich nicht weiterentwickeln brauchen, sondern einfach so Shakespeare oder die Bibel oder ja, es gibt ja schon die Bimbel, also ich meine, das ist wahrscheinlich schon der erste Schritt gewesen. Ach, das war drin in dem Hund oder was? So. Ja. Aber ich meine, wenn du jetzt eine eher paranoide Seele bist und dir dann anguckst, oh, riesengroße Migration, hier, Sprache wird vereinfacht, dann kannst du schon irgendwie wie, also dir vorstellen, dass irgendwie dein Land umgebaut wird. Also, ich weiß, ja, es hat aber will da nicht zu viel. Ja, ich weiß. Deswegen meine ich auch, wenn du eine paranoide Seele bist. Also. Ich hoffe, dass sie das bald auch dann für den zwischenmenschlichen, für die zwischenmenschliche Kommunikation verpflichtend machen. Damit alle mitmachen können. Ich fände es gut. Weißt du, das ist so überhaupt nicht natürlich, okay? Das ist einfach eine konstruierte Sprache und das wird einfach nicht leben, okay? Das wird einfach nicht leben. Das wird sich nicht verbreiten. Keiner wird das mitmachen wollen. Keiner wird es mit übernehmen. Es gibt viele Menschen, die gemütlich sind. Und ja, aber ich meine damit, dass sie dann schon irgendwie immer noch mit anderen Leuten kommunizieren brauchen, wenn sie was möchten, die außerhalb halt von ihrem Feld sind, ne? Und da werden sie halt schon irgendwie die Sprache lernen müssen, die halt andere Leute so im Schnitt sprechen. Deswegen funktionieren so kleine Minderprojekte überhaupt nicht, wenn es Sprache angeht. Die Mehrheit. Einfaches Russisch? Weniger Konsonanten und so? Nee, gibt's nicht. Pidgin-Russisch. Nee. Nee, jetzt nicht, nein. Hier haben neue Flugzeuge für die norwegische Luftwaffe Daten nach USA gesendet, also an den Hersteller, und das sie nicht tun sollen dürfen. Und, ja. Ach was, echt? Ja. Insert Louis de Funé G4. Ich sag doch eh schon seit Jahren, diese ganzen Leute in Saudi-Arabien sollen sich mal nicht auf die Waffen verlassen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Amis oder auch die Deutschen halt da nicht den berühmten roten Knopf eingebaut haben. Ja, also auf jeden Fall. Scheich, unsere Panzer fahren nicht. Ja, das fand ich krass, Alter. Ich weiß nicht, ob wir das abspielen können, dürfen. Ich glaube wahrscheinlich nicht, aber einfach nur so, was die Digitalisierung in, wo war es, in Estland? Ja, in Estland macht richtig krass. Also, ja, auf Estland, da holen sie sich alle einen drauf runter im politischen Bereich, wenn es um Digitalisierung geht, weil da ja halt alles irgendwie... Alles. Ja, das ist schon krass, Alter. Also auf der einen Seite, ja, gläserner Bürger und alles und so, aber weißt du, wirst gefeuert, Arbeitslosengeld kommt automatisch und keinerlei Behördengänge und ja, das ist schon krass. Also wenn du in die Apotheke gehst, brauchst kein Rezept vorreichen, kommst nur mit deinem Kärtchen rein und die können auf deine Krankenakte zugreifen. Und du musst nicht mal mehr zum Arzt, kriegst ein neues Rezept und schon heftig. Ja. Steuererklärung wird für dich vorbereitet und du kannst dann nochmal drüber gucken, noch was reinschreiben oder klickst halt einfach auf okay, also schon richtig krass. Also, ja, hat sicherlich auch viele gute Aspekte, aber auf der anderen Seite ist es auch ein kleines Land, ne? Also wo auch diese ganze Infrastruktur aufbauen jetzt nicht super schwierig ist, weil ja, es gibt halt nicht so viele Leute, die man da in das System reinquetschen muss. Und wenn die damit okay sind, dann ist das ja schön. Aber ich glaube kaum, dass man das in Deutschland mit über 80 Millionen Leuten irgendwie machen könnte, einfach so. Das Gute daran ist, bei einem Estland-Leak hast du dann wirklich alle Daten, die du brauchst. Ja, das ja, auch, ja. Ja, es ist zum... Wer ist das denn? Kenne ich aus einem Meme. zum Jugoslawien-Konflikt gibt es ja in Den Haag schon seit geraumer Zeit Gerichte, die sich mit den Kriegsverbrechen in dem Konflikt beschäftigen. Und einer von den Leuten, die jetzt erst verurteilt worden sind, hat bei der Urteilsverkündung ein Fläschchen rausgeholt und Gift getrunken und meinte, er hat das nicht gemacht und dann umgebracht. Fand ich ziemlich krass. Und auch, weißt du, das war so Anfang, Mitte der 90er und halt, du hast halt immer noch Leute, die im Gerichtssaal hocken. So, fand ich schon krass. Einfach so. Ja gut, das hat ja teilweise auch dran gehangen, dass sie ziemlich lange gebraucht haben, um die Leute einzusammeln. Er hier hat sich ja sogar freiwillig gestellt. Ja, weiß ich nicht. Ich habe die Beweise nicht gesehen, die es gegen ihn gab. Also. Ja, ist ja zum Glück, ist ja zum Glück keine sexuelle Belästigung. Ja, Notch, der Macher von Minecraft, hat mal wieder für Spaß gesorgt diese Woche. Er hat It's okay to be white getwittert. Und die üblichen Leute haben dann natürlich komplett ihre Spaghetti überall hingeschüttet, wo sie sie hinschütten konnten. Und diese Frau hier ruft jetzt im Zusammenhang damit dazu auf, Minecraft zu boykottieren oder aufzuhören, Minecraft zu spielen, was ich sehr lustig finde, wenn man ja weiß, dass Notch schon lange nicht mehr irgendwie die Rechte an Minecraft hat, sondern die für viel Geld verkauft hat, um sich jetzt einen schönen Lenz zu machen. Und den gönne ich ihm auch. Meine Frage ist halt, hier Creator goes full white privilege und so, ne? Das ist nicht mal ad hominem zur Seite geschoben, so inhaltsleer halt, so eine Aussage. Wenn Markus Persson nicht weiß wäre, so würde das dann trotzdem so eine Welle machen? Weißt du, wenn der Typ irgendwie schwarz wäre und das Minecraft gemacht hätte, ne? Dann würde man doch irgendwie... Ja, ich glaube, sie würden auch so eine Welle machen. Wurde nicht bei Apple ein Diversity Officer gefeuert, die eine schwarze Frau war, die meinte, dass 20 weiße Männer in einem Raum auch Diversität abbilden können, wenn es Diversität von Ideen ist? Also, das ist halt das Ding, also das ist halt eine Ideologie, die sich verbreiten will. Also der White Male Privilege Kram. Die da auf nichts achten, sondern einfach nur ihre Lehre verbreitet sehen wollen und das war's. Kannst du mal schauen. Auf der anderen Seite die bösen Nazis, die versuchen zu verhindern, dass jeder Weiße von Anfang an in die Kategorie Rassist und Verbrecher gesteckt wird. Ja. Kannst du mal nachschauen, was Monique Judge noch so alles geschrieben hat? Du könntest ja eigentlich ihren Namen anklicken, oder? Ja, nee. 23 Dinge, an denen du erkennst, dass du zu viel weißes Privileg gegessen hast. Ja, und hier, die Antifa ist so lustig. Also die planen jetzt für ein Happening von Milo Yiannopoulos eine Gegenveranstaltung, bei der man Wolfenstein 2 spielen kann, weil, heißt es im Text, weil das eine kathartische Erfahrung ist, in der Nähe einer Nazi-Veranstaltung virtuelle Nazis umzubringen. Ich würde sagen, Gaming sollte mal erwachsen werden oder so. Also, ich finde das so lächerlich, ganz ehrlich. Also, Yiannopoulos halt in eine Reihe zu stellen mit diesen Leuten, die da gerade auf dem Bildschirm zersplattern, ist halt schon... Der Milo, der Typ, der Mensch mit jüdischen Wurzeln, der homosexuell ist und mit einem Schwarzen verheiratet ist, das ist ein Nazi. Pass bloß auf. Es kann ja durchaus sein, dass auch so jemand Nazi-Gedanken hat, aber ich würde trotzdem nicht so weit gehen und sagen, so, wir machen jetzt hier so eine Ersatzhandlung und visualisieren damit unsere kranken Fantasien im Endeffekt. Ja? Ich meine, es hat wahrscheinlich jeder von uns schon mal auf irgendwen in einem Ego-Shooter geschossen und gesagt, das ist für dich, Chef, weil du mir das und das angetan hast oder was weiß ich. Aber das öffentlich zu machen, die reden doch immer so viel von Normalisieren von Gewalt und so. Ist es das denn nicht, wenn man sowas macht? Ja, das soll man ja normalisieren, denke ich mal, diese Art von Gewalt. Also nach deren Ansicht. Ja, das ist ja Gewalt gegen Gewalt. Ja, aber das sind doch die Guten. Habt ihr das nicht mitbekommen? Deswegen geht es in Ordnung. Antifa sind die Guten. Ihr müsst nur Mainstream-Medien betreiben. Oh ja, und der Artikel. Ach du Scheiße, wir sind in unserer Games-Ecke angekommen. Ja, genau. Also, das hier ist wirklich... Es ist mal wieder aus der WASD, mal wieder im Spiegel reprintet und ich verstehe nicht ganz, warum der Spiegel diesen Mist immer noch druckt, ganz ehrlich. Also, too long didn't read. Dieser Mann beschwert sich, dass Spiele zu viel wie Arbeit sind. Und dass es so viele Simulatoren gibt und Leute gibt, die bei Minecraft dann nach der Arbeit Stunden in sowas stecken oder bei Civilization wie hier sich mit so Tabellen auseinandersetzen und ob das denn gut ist für die Menschen und die Spiele, ob es nicht sinnvoller wäre, dass Spiele sich mit Muße beschäftigen. Also sowas wie Dear Esther oder Gone Home oder irgend so ein Walking Simulator, ja. Und dann wird hier, wie immer in dem WASD-Artikel, kommen wir ja nicht aus, ohne zum Beispiel hier Slavoj Žižek zu zitieren oder irgendwelche Leute, die sonst nichts mit Games zu tun haben und deren Aussagen irgendwie auf Games drüber zu krempeln. Oh. Haben die hier echt im Titel irgendwas mit Fun? Videospiele Spaß? Fragezeichen. Ja, wahrscheinlich bedeutet das, Fun ist ein neurological Trick und Fun soll... Fun ist ein Stahlbart, war auch dieser Spruch. Ja, also der Witz ist, dass diese Leute einfach nicht verstehen, dass 99,35% der Menschen, die Videospiele spielen, dies tun, um Spaß zu haben. Auch der 100. Aufsatz im Spiegel wird das nicht wegkriegen. Ja. Der wird das nicht zerstören können. Das ist völlig idiotisch. Wie kam es zu der tiefen Verwurzelung dieser Tendenzen in den Spielen und ihrer Fankultur? Im echten Leben werden wir konditioniert, unnötige Arbeit als etwas Tugendhaftes zu sehen. Und das wird uns dann in Spielen zum Verhängnis, die oft mit überflüssigen, langweiligen Aufgaben vollgestopft werden, künstlich in die Länge zu ziehen. Ja? Ich weiß, ich spiele auch Assassin's Creed und ich mache den Scheiß dann einfach nicht. Ich sammle nicht die Federn ein oder die Templerfahnen. Es interessiert mich nicht. Ja. Das Spiel unterdrückt dich. Das Spiel will das dir beibringen. Ich eben nicht. Ich kann mir das selber aussuchen. Ne? Wenn Crunch sich über mehr als 50 Arbeitsstunden pro Woche definiert, was sagt uns das über Spielefans, die problemlos 40 Stunden pro Woche arbeiten und danach 10 bis 30 Stunden simulierter Arbeit in Spielen nachgehen? Zielt die Fankultur von Computerspielen darauf ab, Crunch am eigenen Leib zu erfahren? Ich weiß gar nicht, was ist Crunch? Soll ich dir eine Frage stellen? Soll ich dir links und rechts eine scheuern, damit du wieder die Realität wahrnimmst? Bist du? Ich versteh's nicht. Was meinen die mit Crunch? Ich verstehe es nicht. Ja, dass du halt zusätzlich zu deiner Arbeit, wenn du dann abends Civ spielst, weiterarbeitest und dich praktisch noch mehr knechtest. Und Crunch halt. Aber wie kommen die auf Crunch? Also weil total hippe postmoderne. Ja, Crunch Time sagt man doch wenn die Leute vor Ende einer Spielerentwicklung dann halt irgendwie nochmal 3 Tage lang rund um die Uhr arbeiten oder so. Das ist dann Crunch Time. Aber es macht doch Spaß. Arbeit ist doch gut. Ja, das kommt halt immer drauf an, wie man das sieht. Das sehe ich auch ein, aber aus ideologischen Gründen hier irgendwie eine Kunstform umformen zu wollen, die sich ganz klar nun mal aus Wettbewerb und Messen miteinander irgendwie speist. Also hätten die vor 200 Jahren geschrieben, die ganzen Leute, die Schach spielen, das macht doch keinen Sinn, ihr solltet lieber Mensch ärgere dich nicht spielen, weil das Schach ist viel zu ernst, da muss man so viel nachdenken. Darum geht's denn. Oder? Phantom ist nun gleichbedeutend mit der Bereitschaft, unser Hirn abzuschalten, wenn wir möglichst effizient sinnlose Aufgaben bewältigen. Was heißt denn sinnlose Aufgaben? Ist nicht alles sinnlose Aufgaben, könnte ich auch sagen, wenn sich jemand Mühe gibt, irgendwie seinen Kuchen schön zu backen, ist das auch eine sinnlose Aufgabe. Der schmeckt genauso wie der, wo er sich damit keine Mühe gegeben hat. Wir suchen uns alle selber aus, womit wir unser Hirn beschäftigen. Und das ist auch gut so. Und es ist gut, dass es eine Auswahl gibt. Vor allem ja. Sinnlosigkeit liegt im Auge des Betrachters. Manche Leute denken, dass es sinnlos ist und manche Leute macht es einfach Spaß. So. Wie viele Leute halten Kulturwissenschaftler für sinnlos? Ja. Die müssen halt so verzweifelt beweisen, dass Gaming furchtbar ist, dass es einem echt leid tun kann. So. Dieser Zustand so nach dem Motto, ist besonders beunruhigend, da wie der Künstler irgendwas feststellt, die Kultur von heute, die Lebenserfahrung von morgen bestimmt Ebel, bitte. Dieser Zustand ist besonders beunruhigend, da der Typ, den ich vor dem Gebäude getroffen habe, auf dem Rücken ein Schild trug, auf dem stand, das Ende ist nah. Das ist genauso, ey. Ebel ist dran. Kulturmarxismus. Genau. Vielleicht würde es sich zu Anfang anbieten, nach einem Wort zu suchen, das als Gegenpol zum Ideal des Arbeitswahns dienen kann. Kulturmarxismus. Was? Gegenpol zum Ideal des Arbeitswahns. Vielleicht guckst du einfach danach, dass du in eine Karriere reingehst, wo du einen Job bekommst, der dir Spaß macht. Es ist kein Arbeitswahn, sondern ein erfüllender Teil deines Lebens. Aber nein, Arbeit muss immer furchtbar sein. Vielleicht ist diese Einstellung, dass du dem Teil der 40 bis 60 Stunden in deiner Woche ausmacht, dass du den Teil hast, Teil davon, warum du so bitter bist und kulturmarxistische Schriften verfassen musst. Wer weiß es schon? So. Gibt es eine Einstellung, könnte sich besser zum Genuss jeglicher Kunstform, wie auch der Computerspiele, anbieten, als die innere Festlichkeit des Feiernden? Hier, der ja, jetzt kommt der Beste, ja. Auch, nee, das ist noch nicht ganz der Beste, finde ich. Falls der Gedanke eines muse-orientierten Ansatzes für Computerspiele albern wirkt, hilft es vielleicht, sich vor Augen zu halten, welchen Einfluss Workification auf eines der größten Probleme der Videospielkultur hat. Das Übermaß an antisozialem Verhalten und Beleidigungen, mit denen bestimmte Teile der Community, größtenteils weiße Männer, neue Spieler und potenzielle Kunden, Schleim, von dem Medium fernhalten. Warum lügt der Spiegel Online mich an? Warum machst du das, Spiegel Online? Du lügst mich einfach dreckig an. Das ist echt nicht schön. Vor allem, dass über Minecraft geredet wurde und wir alle wissen ja, wie hardcore asozial Minecraft-Spieler sind. Das Übermaß an antisozialem Verhalten. Es ist dann so, dass wenn du halt in einem Spiel, keine Ahnung, 500, 600 Stunden versenkt hast und du dich dann nur mit Leuten unterhalten willst über das Spiel, die ähnlich das Spiel spielen wie du, auf einer ähnlichen, sagen wir mal, Seriosität vom Level her, dass das dann antisozial ist gegenüber den Plebs, die halt das Spiel nicht spielen oder was. Weißt du, wen interessiert das denn? Spiel's nicht, spiel's exzessiv, mach doch, was du willst, es ist dein Leben, du hast die Freiheit zu tun und zu lassen, was du willst. So. Aber nein, wir brauchen kulturmarxistisches Gedankengut und tun dann auch noch so, dass du damit mehr verkaufen würdest, bestimmt. Total, ganz viel. Was? Wenn die leistungsorientierten Strukturen, die Entwickler in ihre Spiele einbauen, selbst für die Wutausbrüche und Hasstiraden verantwortlich sind, die uns so oft in Multiplayer-Spielen begegnen. Ja, und dann ist das Argument sofort weggewischt, wenn du über Sport nachdenkst. Da hast du einmal Fußball, da gibt es Gewalt, und dann hast du Leichtathletik und da gibt es keine Gewalt. Und beide Sportarten haben was mit Leistung zu tun. Argument dismissed. Vielen Dank. Der nächste, bitte. Ja, also, leistungsorientierte Struktur. Aber es kommt noch eine wunderbare Zusammenhangsherstellung, die müssen wir unbedingt noch mitnehmen. Das, was mich halt richtig krass verwirrt und mittlerweile echt irritiert in dem Artikel, ist, dass der Typ ein klares Game Design davon, was du machen musst und was du dann dafür rausbekommst, damit du das Spiel halt immersiv spielen kannst, so, ne, dass das aus irgendeinem Grund als Kritikpunkt verwendet wird. Das Design von dem Spiel ist eben das, was diese Klarheit herstellt, und wenn du einfach ein paar Mal halt eben so routinemäßig da halt Sachen klicken musst, okay, kann sich halt wiederholen und langweilig werden, aber es ist halt klar, okay? Es ist besser, wenn es klar ist, als wenn es unklar ist. So. Ich finde das so krass, auf jeden Fall diese Ansicht, die Gewöhnung an Spiel uns verändert. In welcher Welt leben sie heiß eigentlich? Weil ich meine, nur weil ich jetzt einen halben Tag irgendwie Solitär spiele oder so, lerne ich dann da irgendwie die Leute nach Sorte zu sortieren oder wie? Warte mal, diese Verbindung zwischen Workification und antisozialem Verhalten mag auf ersten Blick abwegig klingen, aber wie Killinger schon sagt, für Arbeitssüchtige ist am Ende nichts und niemand mehr von Bedeutung. Hinzu kommt noch Everdeens Beobachtung, dass die Gewöhnung ans Spielen uns verändert. Okay. Ich halte diesen Begriff von Workification schon für völligen Bullshit. Das ist total bekloppt. Weil das hat nichts, also wenn, ist es andersrum. Gamification, das verstehe ich. Abläufe so zu organisieren, dass sie dem ähneln und ähnlich irgendwie zu koordinieren. Aber Workification ist völliger Grütz, weil das ist einfach nur ganz klares Game Design. Space Invaders und so, das waren alles keine Sachen, die irgendwelche Berufe simuliert haben oder so. Und ja, trotzdem also waren sie vom Wettbewerbsgedanken gefragt. Von der Sprachification her finde ich das auch total bekloppt für die Levification. So. Die Levitation ist auch gut. Aber guck mal hier, es braucht nicht viel Fantasie, um antisoziales, egoistisches Verhalten in Spielen als das Ergebnis der Wertesysteme, die sie uns vermitteln, zu sehen. Was? Ja, du hast keinen eigenen Verstand. Das Spiel diktiert dir. Das Spiel ist dein Herrscher. Moment, was? Dann müssen wir doch eigentlich genauso auch Bücher dann bestrafen. Und genauso gut auch Kunstwerke dann bestrafen. Alles. Nein, wir müssen die Rotoren aufwärmen. Das ist das, was wir müssen. Die falschen Bücher und die falschen Kunstwerke, natürlich. Und hier kommt mein Lieblingsabsatz. Ja. Zudem stellt der Forscher Robert Sapolsky fest, dass Stumpfsinn, Überarbeitung, Schlafmangel und persönliche Anfeindungen, wie sie in vielen Spielen gang und gäbe sind, unvermeidlich zu erhöhtem Stress führen. Wenn uns Workification also so einem Umfeld aussetzt, macht uns das weniger freigiebig und kooperativ, feindseliger gegenüber Fremden, eher geneigt, unklare Äußerungen negativ zu deuten und unsere Frustration und Aggression an anderen auszulassen, weniger geneigt, mit anderen mitzufühlen. Genau, ja genau, weil mir Sache A passiert ist am Tag, kann ich nicht irgendwie differenzieren und muss dann Sache B machen. Ich bin nichts weiter als einfach nur so ein Roboter, ne? Cool. Macht uns das weniger freiwillig und kooperativ, einzelniger gegenüber Fremden. Meine Fresse, Alter. In meiner League of Legends Zeit habe ich am gernsten mit einem Israeli gespielt, mit einem Franzosen und mit zwei Schweden. Und mein Hass gegenüber Fremden wurde von dem Spiel so gesteigert, dass ich europaweit Leute gefunden habe, mit denen ich zocken kann. Meine Güte, Alter. Das ist halt einfach ein perfektes Beispiel für einfach Korrelation, ist nicht, glaube ich, Kausalität, okay? Nur weil es halt einfach zwei Punkte sind, die man miteinander verbinden kann, auch über halt irgendwie richtig hart gestreckt und so, ne? Heißt es nicht, dass die zwei zusammenhängen. Was ist das für ein Scheiß? Ohne Muße, ohne Freiräume von dem Anspruch fortwährende Effizienz, ohne Verständnis für den Wert von Tätigkeiten abseits der Akkordarbeit, werden Computerspiele sich weiterhin der Arbeit annähern. Schon jetzt sind sie gefährlich nahe dran, sich die Fremdenfeindlichkeit zu eigen zu machen, die mit der krankhaften Besessenheit von Leistung als Statussymbol einhergeht. Ihr Nazis. Also, so nee, ich verstehe das halt echt nicht. Ich verstehe das wirklich nicht. Die reden hier über Videospiele, ja, ein interaktives Medium zur Unterhaltung und so halt einfach mal so ein kreatives Ding, ne? Aber was ist dann zum Beispiel mit Filmen? Kann man da nicht auch sagen, dass man deswegen auch Filme verbieten sollte? Ja, aber nicht wegen Leistung als Statussymbol. Hier Fremdenfeindlichkeit steigern. Und dann ist einfach sagen, ohne es zu belegen. Ja, aber da übt man das ja nicht, da guckt man das ja nur und das geht ja dann wieder. Aber Leistung als Statussymbol finde ich so geil. Das ist aber du kannst auch genauso gut aus dem Film rausgehen, du kannst auch genauso gut das Spiel schließen und sagen, es gefällt mir nicht, ich möchte nicht mehr. Oder ich merke gerade, wie ich aggressiv werde, ich will das nicht, deswegen mache ich mal eine Pause. Vor allen Dingen, das führt zu Fremdenfeindlichkeit. Leistung führt zu Fremdenfeindlichkeit. Ja, okay. Sagen wir, das tut es. Aber dann tut nee, doch eigentlich nehmen wir mal an, ja, dann ist das doch ein relativ geringer Faktor, wenn nicht der geringste überhaupt, wenn es um den Aufbau von Fremdenfeindlichkeit geht. Es ist so, Fremdenfeindlichkeit wird durch Videospiele halt einfach am primärsten halt gefördert. Ja, geil, Alter. Ja, wegen der Leistung. Leistung als Statussymbol. Stimmt, Leistung war noch nie ein Statussymbol. Generell, also nirgendwo findet man das. Also nirgendwo war das jemals so. Jeder war immer so Leistung. Du hast einen Hirsch erledigt und zum Clan gebracht und wir sitzen jetzt ums Feuer rum, können den Hirsch essen. Nee, die ganzen Leute waren, geh weg. Ja, Alexander der Große war ja auch nur, der war halt 2,04 Meter groß. Deswegen hieß der so, nicht weil er irgendwas gemacht hat. So, boah. Ja. Ich finde das krass, das ist ja ewig schon so, dass wir immer bei allen Hobby-Sachen so, oh, was macht ihr denn da, das ist doch voll sinnlos, was weiß ich, bei Warhammer. Oh, ihr malt da stundenlang eure Figuren an und ihr spielt da stundenlang eure Spiele, das ist doch total langweilig. Und das ist halt die typische Hipster-Poser-Laie. Von wegen, ey, ich bin jetzt hier hingekommen und ich identifiziere mich jetzt darüber und ihr nehmt mich nicht ernst und ich finde das nicht gut. Ja. Oh, vor allem auch, Chris. Sich zu Muße als zentralen Wert von Game Design einzusetzen, ist der einzige Weg, wie wir Computerspiele als Raum für jene vielfältigen und nuancierten Diskussionen zurückerobern können, die das Leben erst so schön aufregend, interessant, ergreifend und bedeutsam machen. Muße erinnert uns daran, dass unser Selbstwertgefühl und unsere Begeisterung für Computerspiele nicht auf einer Abfolge fünfminütiger Aufgaben aufbauen sollte, für den rasche Erledigung wir uns eine Goldbelohnung erhoffen. So Zombies ate your brain, sag ich dann. Ich meine, meine Muße mache ich ganz einfach. Da, wenn ich dann schon irgendwie mal, ich spiele nicht viel teambasiertes Zeug, von dem du hier vor großenteils redest, was glaube ich aber eher der kleinere Teil ist von dem, was gespielt wird. Ich glaube, es mehr Singleplayer gespielt wird. Das ist... Selbst dann kann ich doch sagen, okay, dann setze ich jetzt mal 10 Minuten aus, mache mir einen Kaffee, brauche irgendwie eine Zigarette oder was weiß ich, ziehe an meiner E-Zige. Und warum könnt ihr die Muße nicht selber einbauen? Muss euch jemand sagen, wann ihr Muße braucht oder was? Vor allem, wenn die Muße so toll ist, dann finde doch Leute, die programmieren können, schreibt ein Konzept und setzt es um und heult nicht im Spiegel anderen Leuten vor, was sie zu tun haben. Ja, aber Ebe, da würde man so viel Geld verdienen, wie er vorhin schon meinte, so, und er hat wahrscheinlich schon genug. Deswegen sind jetzt mal die Minderheiten und so dran, müssten die jetzt mal so ein Spiel programmieren. Vor allem, ich verstehe das nicht. Ich bin wirklich verwirrt wegen diesem Artikel jetzt, weil da schreien doch eigentlich Leute aus derselben Richtung wie der Typ, der das verfasst hat, da, dass man jetzt irgendwie mal die Spiele, die man so rausbringt, ne, im Mainstream mal mehr accessible machen soll, so damit mehr Leute da von verschiedenen Kreisen das so spielen können, ne? Zugänglichkeit, was da auch schon eigentlich eine sinnlose Debatte ist, weil ich meine, du mit dem richtigen Controller und dem Können kannst du halt einfach alles spielen und davon Spaß haben. Ja, du musst nur halt wollen und gut drin werden und so. Aber dass man hier jetzt hinkommt und sagt, nee, so fünfminütige Ablaufprozesse sind viel zu dumm, das will doch keiner sehen, weg damit, ja, das macht doch keinen Sinn. So, das ist nicht, es ist so, nein, das ist doch ein Widerspruch, ne? Das ist doch Zugänglichkeit. Das ist ein sehr klares, einfaches Game Design mit einer Spielmechanik, die dich belohnt. Wo ist da das Problem? Mag der Typ einfach alles, was Spaß macht, nicht oder was? Vor allem, ich finde das interessant, dass der das heute sagt, weil das ist ja ganz selten, dass heutzutage Spiele rauskommen, wo du wirklich mitdenken musst und 100% Aufmerksamkeit machen musst. Ich habe mal Ultima 4 gespielt vor 2 Jahren. Da musst du ein Notizbuch führen, weil dir das Spiel gar nichts sagt, wenn du nicht die ganze Zeit das Walkthrough durchscrollen willst nebenbei. Und das ist richtig anstrengend dann. Okay, scheiße, wo war ich? Mit wem habe ich über was geredet und so weiter? Oder Legend of Grimrock, wo du die Kartenfunktion ausstellen kannst und dann musst du deine eigene scheiß Karte zeichnen. Habe ich auch gemacht. Mhm. Macht super Spaß, weil du dann so im Spiel drin steckst. Aber keine Ahnung, das können die, glaube ich, nie nachvollziehen. Falls das halt aber auch eine Erfahrungssache ein bisschen, glaube ich. Weil ich sag mal, die Leute, die jetzt 20 sind, haben halt Spiele ganz anders mitgekriegt. Oh. Und die haben nicht so diese Anfänge. Ich weiß nicht, wie würde ich gerne wissen, wie viel von den jungen Leuten sich überhaupt dafür interessieren, was Spiele in der Vergangenheit gemacht haben. Oh. Darüber hinaus, die als Museumsstücke anzusehen. Falls das wie die Moralpredigt eines Außenstehenden klingen sollte, möchte ich darauf hinweisen, dass alles, was ich hier vortrage, unter Kulturmarxisten längst allgemein bekannt ist. Also der Kreis von Leuten, in dem ich versiere, ja, der stimmt mir zu und deswegen müsst ihr das auch. Ich bin immun gegen Kritik. Ich habe nichts gesagt, was kontrovers wäre, falsch oder zu kritisieren. So, alle meine Kritiker sind Hater, genau. Nur durch den Fokus auf Muße können Computerspiele wieder ihre Rolle als Medium der Menschlichkeit einnehmen, das uns inspiriert und uns lehrt, was uns ausmacht. Das ist so, das, was der Typ da aussagen will, das kann ich schon nachvollziehen, okay? Dass es halt einen Game Loop gibt und wenn das ein guter ist, dann ist toll, wenn es nicht so ein guter ist, dann ist es halt meh. So, das beeinflusst die Einstellung mit dem Spiel halt. Aber da noch alles das reinzuinterpretieren, ist doch krank. Und dann noch zum Schluss Kierkegaard reinwerfen. Was soll das? Kierkegaard bringt es so gut auf den Punkt. Von allen lächerlichen Dingen will es mir als das lächerlichste vorkommen, in der Welt emsig beschäftigt zu sein. Ja, Kierkegaard. Ja, aber emsig beschäftigt sein kann ja alles sein. Also, du kannst gerade bei WoW deine Dailies machen oder den Nobelpreis in Physik erschreiben. Also, da ist Kierkegaard aber auch so ein bisschen... Bisschen. Bisschen. Er ist doch auch emsig beschäftigt gewesen. Hinweis, dieser Magazintext ist von Spiegel Online leicht gekürzt worden. Weil sonst die Content-Management-System geplatzt wird. Ja, dann so ein Director's Cut von dem Artikel. Wir haben noch ein paar prätentiöse Zitate von irgendwelchen Denkern aus diesem Machwerk rausgestrichen. Weißt du, so, ja, cool, es gibt halt Teile in Videospielen, die sind nicht so unterhaltsam, weil sie vielleicht nicht so sind, wie man sie gerne hätte und so, und klar. Aber, weißt du, das kann man auch gern kritisieren. Nur, dann braucht man doch nicht so viel reininterpretieren. So, eine fucking Workification erfinden, damit man das verwenden kann in einem Artikel. Meine Fresse. Naja, das ist halt auch dazu da, dass du immer so dein dämliches Magazin für Hipster auch vollkriegst, weißt du? Ja, so in Arkeo Gaming-Zirkeln wird die Workification ganz kulturmarxistisch betrachtet. The irrationalist strain best represented by Kierkegaard was also dissatisfied by the principled separation of subject and object. It granted Kant's claim that the separation cannot be bridged epistemologically by reason and so proposed to bridge its epistemologically by irrational means. Aus dem Buch Explaining Postmodernism, Skepticism and Socialism from Rousseau to Foucault. Meine Güte, Alter. Ex-Definition von Humbug. Weißt du, ich habe gerade einfach mal ganz schnell auf Google Engrams nachgeschaut, wo man nach Worten suchen kann, die halt in einem riesengroßen Korpus vorkommen würden und nach halt schauen, wann sie durchkamen und wann nicht, ne? Und dann wird ja angezeigt, wie oft da halt pro Jahr halt im Jahrhundert halt das Wort vorkam, so in Schrift. Und das Wort Workification oder Workifizierung ist überhaupt nicht einmal aufzufinden. Der Typ hat es eventuell irgendwo mal gehört oder dachte, er sei so clever und hat sich's erfunden. Ja, Alter. Letzteres. Ja, toll, ey. Also kannst du davon ausgehen. Ja, aber du merkst doch in seinem Text auch, dass er Arbeit als was Negatives empfindet. Und klar kann Arbeit super negativ sein, aber im Idealfall solltest du an der Karriere arbeiten, die dir deine Arbeit irgendwann sehr angenehm macht, dass das was Vollfüllendes ist, wo du gerne hingehst und nicht was, wo du mal lauchen musst. Und ob das jetzt ein Handwerkerjob ist, ein Kampfbomberpilot ist, alles kann vollfüllend sein, wenn du einfach nur das findest, was dir Spaß macht. Ein Handwerk, wo du drin aufgehst, wo du gut drin bist. Also ich mag diese negative Einstellung zur Arbeit nicht. Oh, so. Oder du hast Spaß davon, nörgelnde Artikel zu schreiben über Arbeit auf Spiegel Online, genau. Alter, Elliot Tender, Mann, bitte. Was ist denn der Kontext dazu? Es ging, glaube ich, um Gamergate. Aber halt, ja, er mag einige Videospiele, die politisch nicht ganz korrekt sind, haben mir dadurch nicht weniger Spaß gemacht, habe sie nur bewusster konsumiert. Und ich finde, konsumiert ist schon so ein Wort, da weiß ich, dass es sich nicht um einen Gamer handelt, sondern um jemanden, der irgendwie einen abschätzigen Blick auf Spiele hat. Ich konsumiere ja auch keinen Film. Oder ich konsumiere auch kein Buch. Ich glaube, was Elliot hier eher macht, ist, dass er sich hochschaukeln will darüber, dass er so hoity-toity komplizierte Worte verwendet. Das ist so total schwachsinnig im Endeffekt. So, der entlarvt sich selbst, aber dabei klingt das so bewusst konsumieren. Wow. Ach, das. Mann, Elliot Tender, bitte. Also eigentlich ist er für Gamergate, aber er ist dagegen, weil er bewusst ist. Ja, genau. Personality and individual differences. Men with more masculine digit ratios are partnered with more attractive women. Oh je, das ist kontrovers. Das ist kontrovers. Das ist kurz und knackig zu erklären, ist nervig, aber es ist wichtig. Wir packen es in die Quellen, lest euch das durch. Ich finde es interessant, weil du da sozusagen, also diese Digit-Ratios, das sind von zwei von deinen Fingern, die unterschiedlich lang sind, je nachdem, wie hoch du im Leib deiner Mutter Testosteron ausgesetzt worden bist. Und die haben dazu eine Studie gemacht und haben halt festgestellt, dass diese Ratios, also die tun dann halt auch mit deinem erwachsenen Testosteron-Spiegel halt, also die geben eine Aussagekraft dafür. Und die haben halt rausgefunden, dass diese Ratios, also die Differenz zwischen den beiden Fingern, Und das ist halt korreliert mit Männern, die halt attraktivere Frauen sozusagen kennenlernen als Weibchen bekommen. Also warte, die Größe zwischen, die Größe zwischen dem Zeigefinger und dem Mittelfinger oder wie? Genau. Dann nennt sich auch 2D-4D-Ratio. Und auf der anderen Seite wiederum ist sozusagen das, was wir als Schönheitsideale in Frauen ansehen, wenn wir sie angucken. Bei Männern ist es so, dass das, was du als am schönsten empfindest, dass die Frauen in der Regel die längste Verzögerung in der Menopause haben und dass du das halt sozusagen ein Schönheitsideal halt direkt widerspiegelt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass du halt sozusagen dich reproduzieren kannst. Es ist nichts, wo man jetzt sagt, ja, wer hätte es gedacht? Das ist ja offensichtlich. Aber ich finde es halt interessant, dass du halt sozusagen, wenn eine Frau von vielen Männern als sehr schön bewertet wird, dass du direkt daraus herauslesen kannst, dass diese Frau später in die Menopause eintritt. So viel zu konstruiertem Schönheitsideal, was uns von Medien aufgezwängt wird. Was halt kompletter Bullshit ist. So. Weil die Attraktivität mit der Einschätzung, mit dem Raten von verlängerter Fruchtbarkeit halt korreliert. Und das sind halt zwei Papiere, die darauf eingehen. Ich habe gerade nachgeschaut, das 2D, 4D-Ding, es geht schon, das D steht für Digits, ne, so für halt Finger und so, ne? Aber das 2 und 4 steht eigentlich, das 2 steht für Zeigefinger und das 4 steht für Ringfinger, nicht Mittelfinger. Also der zwischen Zeige und Ringfinger, das Ratio da, ja? Genau. Genau. Ja, cool. Und umso genau groß Zeige und Mittel- und Ringfinger sind, desto attraktiver dann die Frau, die man hat, oder wie? Oder umso. Ja, es ist komplizierter wie das. Wenn man das Papier liest, wird man auf jeden Fall lächeln können. Also, weil desto einfacher man es herunterbricht, desto falscher wird halt auch die Repräsentation von den Findungen innerhalb der Studie. Aber ich fand es einfach nur interessant, weil wir ja immer wieder hören, dass das alles nur ein soziales Konstrukt, dass du halt wortwörtlich an der Fingerlänge Sachen ablesen kannst. In Sachen Fortpflanzung. Ja. Guckt in die Quellen. Interessante Studie. Also die beiden Papiere. Ja, der Artikel hier, ich weiß gar nicht mehr. Ich habe auf jeden Fall gemerkt, es geht irgendwas mit Rasse und das ist hier von PBS, das ist ja so eine Art öffentlicher Rundfunk in Amerika. Kriegt auch Zuschüsse von der Regierung, aber finanziert sich größtenteils aus Spenden. Ja, das war ein Musikvideo, wo ich mir dachte, das war gar nicht so schlecht überlegt, aber zum Teil sind halt echt viele Fehlinformationen in beiden Parts. Das ist so ein Rap darüber, wie jetzt Weiße die Welt sehen und wie jetzt Schwarze die Welt sehen in Amerika. Und das war ganz interessant. Ich fand es nur so popmäßig, popkulturmäßig interessant, wo denn der Diskurs in der Musikindustrie denn ist, sozusagen. Ja, die Steuerreform, die Trump versprochen hat, ist durchgekommen. Mal gucken, ob er in den USA jetzt dann super pleite sind oder ob die Wirtschaft super boomt. Ja, das ist ja quasi das, ne? Es läuft wieder auf diese Trickle-Down-Geschichte hinaus, so nach dem Motto, ja, wir geben jetzt das ganze Geld aus, beziehungsweise nehmen es nicht ein. Aber das ist ja überhaupt kein Problem, weil dadurch wird die Wirtschaft ja jetzt so enorm wachsen und dadurch kriegen wir das ja locker alles wieder rein. Gleiche Kram, wo sie ja immer mit ankommen, aber es ja nie so richtig funktioniert, so wie man sich das vorstellt. Ja. Mal gucken, was bei rumkommt. Also ich bin eigentlich auch sehr skeptisch, was Trickle-Down angeht. Auf der anderen Seite, desto freier der Markt, desto freier die Menschen. Also ich weiß nicht, mal gucken, was bei rumkommt. Ja, aber das ist doch eine Binsenweisheit. Desto freier der Markt, umso freier die Menschen. Guck dir China an. Gibt's sicherlich. Die befreien den Markt seit Jahrzehnten immer weiter und den Leuten geht es nur teilweise besser. Es gibt auch sicherlich einen Punkt, wo es halt zu viel irgendwie ist und wo da auf jeden Fall was weg muss. Und Amerika gibt sicherlich auch eine Menge Geld aus für irgendwelchen Quatsch, wo man nicht weiß, also ob jetzt wirklich dieser ganze Verteidigungshaushalt unbedingt so riesig sein muss oder ob es nicht auf die Hälfte irgendwie tun würde oder so. Und das kann man ja auch den Leuten dann zurückgeben. Aber so prinzipiell glaube ich schon, dass die Gesellschaft stabiler ist, wenn halt möglichst viele Leute irgendwie sich auch dran beteiligen können am Konsum und so und nicht irgendwie Hunger leiden müssen oder so. Oder auf der Straße leben, wenn man irgendwie meint, so, ist alles, kauf dir halt eine Versicherung, wenn du eine brauchst oder so. Wenn du es nicht leisten kannst, hast du halt keine. Ja, deswegen. Ich bin gespannt, was bei rumkommt. Ja, hier gab es einen Freispruch von einem Drogendealer, der aus Versehen eine 32 Jahre alte Frau erschossen hat. Und der war schon fünfmal deportiert oder viermal deportiert, da sind wir wieder zurückgekommen und war dann in der Sanctuary City und scheinbar ist das ein sehr kontroverses Urteil und irgendwie ist es aber komplett an meinem Radar vorbeigegangen. Also ich habe davon bis zu dem Artikel nicht wirklich viel mitbekommen. Also nur halt, dass der Trump ja auch Wahlkampf gemacht hat mit solchen Fällen. Also ja. Das ist ein interessantes Essay über halt einen Militärputsch in den USA von einem Military Advisor, also von einem Militärberater und vom Modern War Institute at West Point. Und ich fand es einfach einen interessanten Text. Kann man sich durchlesen und sich dann seinen Senf dazu denken. Also. Ja, hier ging es ja darum, dass vor einiger Zeit der CNN Bericht veröffentlicht hat, dass Sklavenhandel sich in Libyen etabliert hat und hier haben verschiedene Nigerianer meinten, dass halt selber auch ihre eigenen Volksleute in Libyen Leute verkaufen und ja, und haben halt sozusagen eigene Leute dann beschuldigt, dass sie da mitmischen würden. Und ich finde es einfach nur merkwürdig. So, ich kann Sklavenhandel nicht gut halten, so, aber ich was soll denn Deutschland in der Situation machen? Also wie fällt es unsere Macht, da was zu ändern? Also müssen sich die Leute nicht dort selber darum kümmern, dass es so Sachen wie Sklavenarbeit und Sklavenhandel verbieten und das auch durchsetzen? So, warum wir könnten doch den Markt leer kaufen, oder? Ja, das wäre eine Idee. Aber ich frage mich nur so, ich wüsste nicht, wie man das von Deutschland aus lösen könnte. Und ich frage mich einfach nur, so, was macht man da jetzt? So, ich verstehe es nicht. So. Also wenn da jemand eine Idee hat, bitte schreibt es in den Kommentaren. So, ich fände es interessant. Also. Was macht eigentlich James Bond im Moment? Der könnte doch da mal aufräumen. Der geht dann da rein und er schießt den Obermenschenhändler und dann fällt das alles auseinander oder so. Genau. Ja, und hier ging es um die Giftigkeit von verschiedenen Dingen, unter anderem Glyphosat. Und ich bin jetzt kein Chemiker, aber ich habe das jetzt hier mal ganz unkritisch übernommen, in der Hoffnung, dass ich jetzt keine Monsanto-Schill werde. Aber weil halt zurzeit immer so viel Wind um Glyphosat ist und man sieht halt hier, dass zum Beispiel Backpulver halt auch nicht so gesund ist und das Paracetamol oder halt verschiedene andere Sachen, wie auch Koffein, weitaus gefährlicher sind. Und ich fand es einfach mal interessant, so eine Gegenüberstellung zu sehen. So, da habt ihr's. Der Buchhandel, der hat Angst, dass Amazon jetzt auch noch in den normalen Buchhandel drängt. Weil es gibt halt für Buchhändler sozusagen eine Hauptfirma, also da gibt es vier größere Firmen, die halt Bücher weiterverkaufen. Und bei einer von denen hat jetzt Amazon Verträge abgeschlossen, dass sozusagen Bücher von ihnen dort auch bezogen werden können. Und die anderen Verlagshäuser haben jetzt Kopfschmerzen, weil Amazon halt groß ist und sie da Umsatzeinbußen zu befürchten haben. Monopole sind nie gut, auf jeden Fall. Kommen wir gleich zum nächsten Monopol, das bestehen bleibt. Ja, Vidme gibt auf. Also, es war eine alternative Videoseite zu YouTube und die stellen jetzt nach ein paar Jahren Versuchen, Unternehmen aufzuziehen ein. Und, ja. Ist irgendwie schade, so dass das Vidme sich jetzt mal aus halt rauszieht. Schade. Neue Überwachungspläne. Innenminister will Hintertüren in digitalen Geräten. Ja, Mann, Hintertüren. Geil, mehr davon. Uff. Ja, scheinbar geht es hier auch darum, dass man die Daten von Sexspielzeug auch haben will. Für den Staatsschutz. Finde ich gut. Finde ich gut. Für Gegenvorschlag, der Innenminister wird 24 Stunden mit Kameras überwacht und das wird an jeden Bürger übertragen. Ja. Das wird einfach live gestreamt, genau. Dann bin ich auch beruhigt. Altenaer Bürgermeister hält Internethetze für mitverantwortlich. Ja. Internethetze ist echt so... Was meint er denn damit? Internethetze did nothing wrong. Ja. Ich meine, der wurde mit einem Messer attackiert, okay? Ja. Also Internet-Hetze kann man ignorieren, aber eine Messerattacke kann man nicht ignorieren. Ja, aber im Internet sind doch die Leute böse zu Flüchtlingen und so und zu Politikern. Und ja, aber der hat eine Messerattacke überlebt. Wie er behauptet. Feuerwehrleute und Rettungssanitäter werden beschimpft oder sogar angegriffen. Aber von wem sagt er nicht dazu? Das ist billige politische Nebelkerzenwerferei. Ja. Das ist echt lächerlich. Außerdem war das ja wohl auch so, dass er angegriffen wurde von einem, der irgendwie was getrunken hatte und irgendwie darüber angepisst war, dass irgendwie die Stadtwerke ihn nicht mehr beliefern oder so, weil er Schulden hat. Ja, die Gemeinde hat ihm das Wasser abgedreht. Und der Typ war wohl auch halt so typische Geschichte, geschieden, verwahrlost, saufen, kein Geld. Und ja, der hat halt eine persönliche Notlage dann auf die Flüchtlinge projiziert, die dieser Bürgermeister in die Gemeinde geholt hat und hat gesagt, für die wird alles getan, für uns wird nichts getan. Ist natürlich eine falsche Reaktion, dem Typ dann mit dem Messer zu bedrohen, aber ich kann durchaus verstehen, dass so eine Perspektivenlosigkeit, wenn man keine Familie hat oder irgendjemanden, der einem hilft, dass das schon ziemlich ätzend sein kann. Also nicht, dass ich in irgendeiner Weise den Angriff gutheiße, aber das gleich auch wieder, wie gesagt, ich hatte vorhin schon ja diesen Typen, der Journalisten erwähnt, der meinte, das ist sicher ein AfD-Anhänger gewesen. Und ja, sowas. Und jetzt ist schon das ganze Internet schuld vor allen Dingen. Ja. Da könnt ihr auch Gift drauf nehmen, dass das bei irgendwelchen Bundestagsdebatten zum Thema NetzDG oder so, wenn das auf den Tisch kommt, garantiert diese Nummer rausgezogen wird. Ja. Ja, das war hier ein ganz, ganz interessanter Text, weil es ja immer irgendwie heißt, so nach dem Motto, die Kirchen hätten die DDR irgendwie besiegt oder so. Wenn man sich ja so im politischen Raum irgendwie umhört oder also ich habe da schon mehr Berührung mit gehabt, dass es irgendwie heißt so von wegen, ja, hier und die DDR und die Kirche, die hat sich nicht unterkommen lassen, da konnten die alle da, die haben die alle geschützt und so weiter und so fort. Ja, ist aber nicht so. Also Kirche hat ziemlich, ziemlich gut mitgemacht bei manchen Sachen, also einzelne Individuen natürlich. Und ja, auch an Zersetzungen und so ein Kram, was die Stasi da irgendwie mit den Leuten gemacht hat, Informationen geliefert und so. Waren nicht alle irgendwie dagegen, gegen den Staat. Und das wurde jetzt hier mal so ein bisschen aufgearbeitet hier im MDR und fand ich halt ziemlich bemerkenswert, dass sie dann da diesen Aspekt nicht so völlig ausklammern, weil bisher habe ich das halt nur erlebt, dass es so hingestellt wurde, so als hätte irgendwie die Kirche die DDR besiegt und den Kommunismus abgeschafft und Sowjetunion in Kollaps gezwungen oder was weiß ich nicht was alles. Weil es ja auch in dieser geschichtsrevisionistischen Sichtweise hier in Deutschland ja auch mittlerweile die Kirchen auch gegen Hitler waren. Was noch viel bescheuerter ist. Viel weiter weg von der Realität. Ja. Ja, aber es ist interessant, dass man da mal so einen Ton anstimmt. Also. Ja, das habe ich noch kurz beim Stream gefunden, fand ich ganz lustig. Was haben Menschen mit Behinderung und YouTuber gemeinsam? So viel mehr, als du denkst. Hashtag barrierefreier Tag. Irgendwie. Ach nee, scheiße, Mann. Das ist Hashtag barrierefreitag, weil haha, Witz und so. Freitag, versteht ihr? Barrierefreitag. Jesus. Oh mein Gott. Oh. Ja, aber so generell, was haben Menschen mit Behinderung und YouTuber gemeinsam? Ich würde generell sagen, dass. Außer die Weltraumaffen, die sind anders, die sind nicht so. Also ich denke da gleich an eine Neuverfilmung von Robinson Crusoe, aber diesmal ist Robinson Crusoe ein Behinderter und sein Kumpel heißt Barrierefreitag. Ich nenne dich Barrierefreitag. Ja, ne? Hey Chris, ich habe da noch eine Quelle auf Twitter in den Gruppenchat reingepackt. Das könnten wir vielleicht auch nochmal anschauen. Das hatten wir noch nicht gehabt, aber das ist auch recht relevant. Recht relevant. Recht, Ist rechts das genug? relevant. Ist das Könnt ihr da relevant was genug? Muss ich vielleicht als Journalist fragen. lesen? Das ist von der Süddeutschen. Das ist auch gesellschaftlich relevant, ja. Also ich sehe hier Ja, noch also ich bin nichts. die Gesellschaft, das ist für mich relevant. Wann Irgendwie. werden sich eigentlich die YouTuber von Funk für ihre Mittäterschaft im Merkel-Regime verantworten müssen? Ist das Ja, man 2000? würde so Sprüche hören. Ich bin ja da nur hingegangen, um Schlimmeres zu verhindern. Man konnte ja damals gar nicht anders. Die Und wollten Hengame nehmen, da habe ich gesagt, nee, ich nehme den Job. Und ich hatte ja gerade meine Wohnung finanziert und da wollte ich nicht widersprechen. Und die Alte, die war schon wieder schwanger. Ich musste das tun. Ich habe Ich nur wurde Befehle förmlich befolgt. gezwungen und ich kann kein Englisch. Ich wusste nicht, was Refugees Welcome bedeutet. Nein, Jo. Quatsch. Regierung will Asylbewerber mit Prämien zur Rückkehr bewegen. Das gilt übrigens auch für Leute, die illegal hier einreisen. Dann sollen sie bitte rausgehen und bekommen noch Geld mit dazu, und zwar nicht wenig. So. Und wer finanziert das alles? Ja, ne? Bestimmt die Politiker Ich selbst. finde es klasse. Also, ich finde es gut. Ja, hier, Also. abgelehnte Asylbewerber erhalten Sachleistungen, wenn sie freiwillig in ihre Heimat zurückkehren. Ja, um dann illegal wieder einzureisen. Ja, das kannst du so Ja. ad infinitum machen, einfach die ganze Zeit. Das Bundesinnenministerium fördert die Rückkehr mit Sachleistungen in Höhe von bis zu 1.000 Euro. Familien stehen 3.000 Euro zu. Also, wenn du mit deiner ganzen Familie hier rüberkommst und hier aber illegal bist, wirst du weggebracht. So, wenn du freiwillig gehst, bekommst du 3.000. Alter, was geht? 3.000 Euro. Davon kann man sich doch, wo immer man außerhalb von Deutschland ist, schon was ganz Gutes kaufen. Sogar in Deutschland kann man sich davon was Gutes kaufen. Was ist denn da Ach los? Mensch, OPEX, geh doch mal arbeiten dafür. Nee, nö, ich werde eine Familie haben, die wird illegal hier einwandern und dann bekommen die alle Geld. Geh arbeiten dafür und dann genießen die Muße, damit sie nicht fremdenfeindlich werden. Oh ja, oh ja. Die Zahl der Asylanten an der Asyla, der verdammt, der Asylanträge, der Asylantenträge. Der Asylanträge ist Was, jetzt werden die ja noch getragen? auf so einer Asylantentrage, ja. In der Union bahnt sich ein Konflikt über Abschiebungen nach Syrien an. Ja, die AfD ist schuld. Heißt Starthilfe Plus. Leute, die AfD ist schuld. Ich sehe es schon. Die Aber AfD was ist schuld. heißt Sackleistungen? Kriegen die dann drei Hühner und einen Esel oder was? Ja, aber 40 es macht ja Acres schon auch. Junge. Aber es macht ja schon auch Sinn, wenn du dir denkst, was es kostet, wenn sie hier ein Jahr bleiben oder was es kostet, wenn du ihnen einfach Geld gibst, wenn es die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass sie ausreißen, ist es zumindest im Rahmen der Situation klug, dass du natürlich nicht Ja. unbedingt deine Außengrenzen, die Macht darüber verlieren solltest als Staat. Es steht auf einem anderen Blatt, aber so, ich, ja. Aber das ist doch irgendwie dann so, Refugees Welcome ist dann ja nicht mehr so einfach so ein Moralding, sondern eher so eine Dienstleistung. So, Refugees Welcome, aber dann bitte wieder nicht alle und dann bitte wieder zurück und hier habt ihr Geld, bitte geht weg, danke. So. Ich finde, alle Nationen auf der Welt sollten das machen. Weil dann fährst du nach Mallorca und wenn die 3 Wochen zu Ende sind, beantragst du Asyl und dann hast du dann drei Hühner und einen Esel, wenn du wieder nach Hause kommst. Ist doch cool. Das machst du zweimal im Jahr und irgendwann kannst du davon leben. von deinen Eiern und Das lohnt sich halt echt mehr, als dass du hierher kommst und dann einfach mehrere Identitäten gleichzeitig hast und von allen Hartz IV bekommst. So. Ja, das lohnt sich deutlich mehr, überleg mal. 1000 bis 3000 Euro sind ja nur ein Monat Kosten hier sozusagen. Da gibt es einen guten Kommentar aus dem Chat von Fred Feldhamsterverleih. Die Regierung macht Satiriker arbeitslos. Ja, Mann. Den kann ich sowieso empfehlen. Also ich habe mir da letztens Hamster geliehen, ist super. Ja. Ja, ich aber wir schließen trotzdem mit diesem schönen Barrierefreitag. Jo. Soziale Gerechtigkeit bedeutet Freiheit. Soziale Gerechtigkeit bedeutet organisierte Liebe. Soziale Gerechtigkeit bedeutet Frieden. Zensur ist die Fortsetzung des Dialogs mit anderen Mitteln. Wer sich der sozialen Gerechtigkeit widersetzt, verrät die Menschheit. Soziale Gerechtigkeit liegt vor uns. Soziale Gerechtigkeit liegt hinter uns. Soziale Gerechtigkeit liegt in uns. Soziale Gerechtigkeit obsiegt. Barrierefreitag. Dankeschön, Abel. Lasst euch nicht gendern. Tschüss. Komm, kurz Kultur. Macht's gut, Leute. Nachricht machen. Open in your society. Ciao. Kulturmarxismus. Satan!